Ein wunderschönen guten Abend. Es ist ein weiterer Sonntag. Es ist ein weiterer wunderschöner Rollenspieltag hier in unserem warm, muckeligen Keller in Stapelfeld. Wir freuen uns, alle hier zu sein. Wir alle haben unsere respektiven Kopfbedeckungen auf. Es ist kalt draußen. Es ist wirklich kalt draußen. Es liegen 8 Meter Schnee. Manche von uns nebeneinander. Manche von uns sind mit dem Fahrrad durch diese eisige Hölle, die da draußen ist, hergefahren. Shoutout an Linus an dieser Stelle. Und ja, wir haben Spaß, wir haben Freude, wir freuen uns. Was sind die Announcements? Erstmal vielen Dank. Wir sind inzwischen bei 17 Abonnenten. Ganz großartig. Wenn ihr auch dieses wunderbare Teil Merchandise von uns gewinnen wollt, es ist ein Dice Tray handhergestellt. Es gibt nur 2 von dieser Sorte. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Die wir übrigens nächste Woche ist die Verlosung, die wir nächste Woche verlosen werden. Also die Dice Tray ist nicht die ganze Welt. Ja, nein. Genau. Ihr könnt natürlich verlosen. Verlosen wir gleich beide? Nein, wir verlosen einen davon. Im März. Gut, und den anderen verlosen wir im Monat danach. Okay. Das bekommt ihr, wenn ihr uns abonniert. Das Coole ist, ihr müsst nicht mal was dafür zahlen. Nämlich, wenn ihr ein Amazon Prime-Abo habt, könnt ihr auch einmal im Monat einen Twitch-Channel gratis abonnieren. Das ist super, weil ihr nichts dafür bezahlt. Ihr helft uns. Ihr müsst es nur jeden Monat wieder erneuern, wie ich jedes Mal nicht müde werde zu betonen. Und könnt dann dafür aber dieses geile Ding gewinnen. Die neuen Formate sind weiterhin in Arbeit, bleibt dran, wir sind auch dran und hoffen, dass wir euch bald mit was Neuem überraschen können. Was ich jetzt schon mal ankündigen kann, ist, es wird eine Gobbo-Puppe geben. Es wurde danach gefragt, ja, wir machen ein Gobbo-Stofftier. Das werden wir wahrscheinlich nicht verkaufen können, weil es nur eins davon geben wird. Das werden wir aber auch bald verlosen. Die Puppe. Das Gobbo-Tier. Genau, ja, ansonsten vielen Dank noch auch an alle unsere Unterstützer. Fair Toni, der unser Intro spricht, ja. J-Storm Beats, der unsere Musik gemacht hat, der andere. Stefan Schajal. Danke, der die andere Musik gemacht hat. Fuchs Teufel, die uns immer wieder zur Seite stehen. Würfel und Zucker, Atlantis, bei denen wir in, auf und neben Toiletten hängen. Andere Welten hat uns abgehängt. Böse. Oh, weißt du das? Ja, ich war neulich, bin vorbeigefahren, wir sind nicht mehr da. Macht aber nichts, der 7. Januar ist ja auch schon lange vorbei. Das heißt, ich muss mit einem neuen Plakat machen. Ja, wir müssen echt mal neue Plakate machen. Stimmt. Ja, wie ihr gleich gesehen habt, haben wir ein neues Logo. Ja. Auch das ist cool. Wir haben auch ein neues Momo. Momo ist heute wieder unser Gast da. Was gibt es sonst noch Neues? Nee, das war's. Gut. Kira, falls du das siehst, wir freuen uns, dass du nächste Woche wieder da bist. Ja, auf jeden Fall. Ja, wollte ich einfach nur sagen. Ja, ich dachte, ich kriege jetzt den Zuspruch von euch allen. So. Ja, wir freuen uns, wenn du wieder da bist. Aber wir werden auch Momo schmerzlich vermissen. Ja, ich werde euch auch vermissen. Wir kriegen das bestimmt hin, Momo ab und zu nochmal unterzubringen. Vielleicht könnt ihr euch auch zu zweit an diesem... Ich bin halt auch ernsthaft am Überlegen, ob wir das... Also ich meine... Vielleicht... Aber das okay, Messerkampf nach der... das ist ohne Treten. Das ist eine Diskussion, die wir vielleicht nochmal so führen. Nicht das Gesicht, okay. Aber ja, dann geht es so weiter, wie es jedes Mal weitergeht. Wir werden gleich unser wundervolles Intro, das von Fertoni eingesprochen wurde. Der übrigens auch am Dienstag hier war. Der auch, den ihr genau. Falls ihr ein Gesicht zu der Stimme haben wollt, geht auf unseren YouTube-Kanal. Also das solltet ihr regelmäßig tun eigentlich. Geht auf unseren YouTube-Kanal, schaut euch unser letztes Explore the Pack Video an, in dem diese beiden wunderschönen Gentlemen, dieser wunderschöne Gentleman und halt eben Toni über diverse rollenspieltechnische verwandte Sachen reden, wie zum Beispiel Atmosphäre in Spielen und High Fantasy versus Low Fantasy Settings und noch so Zeug, das ihnen in den Sinn gekommen ist. Da sind wir schon am Überlegen, wann wir da die nächste Runde machen. Wir haben Bock. Ihr guckt es euch an. Bleibt dran, Ende März wahrscheinlich. Ende März wahrscheinlich wieder, genau. Yeah, und deshalb, ja, Intro. Kurze Charakterintroduktion, damit alle von euch sich daran erinnern, wer hier den Gulhaven Tracksuit trägt. Und bin ich es? Finden Sie es raus mit der Werbepause. Und dann gibt es ein kurzes Story-Recap. Es gibt viel, was rausgefunden wurde. Und ja, dann machen wir weiter mit einer neuen spannenden Episode des Explorers Pack. Ich kaufe euch alle einfach, ich kaufe euch allen Gulhaven Tracksuits, wenn wir wieder da sind. Geil! In einer Welt voller Krieg und Unterdrückung, voller Intrigen und Verschwörungen, schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. In dieser Welt... Eine andere Welt, gefüllt mit Krieg und Unterdrückung. Eine Welt voller Intrigen und Verschwörungen, voll schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. Und mit Drachen und Schwertern. Explorers Pack, seid dabei. What? Okay. Wir sind wieder da. Ich sehe das Licht leuchten. Das Licht leitet meinen Blick auf die Kamera. Hier ist nichts schiefgegangen in der Zwischenzeit. Und ja, ich heiße alle wieder willkommen. Und ich erteile das Wort wieder an den bärtigen Kollegen zu meiner Rechten, auf dass er seinen Charakter vorstellen möge. Hallo, mein Name ist Justus Beckmann. Ich spiele in dieser Runde Shem, den Halbgoblin, Halborg, Arcane Trickster Rogue. Es ist eine komplizierte Berufsbezeichnung, der ist auch etwas kompliziert. Shem ist ein momentan etwas, eigentlich nee, gar nicht gebeutelt. Ist momentan eher gut drauf, hat immer noch dieses Nikotinproblem und sieht immer noch aus wie ein rasierter Schimpanse, der einen Trainingsanzug trägt. Stellt euch das mal vor. Hi, ich bin Momo und ich spiele hier Badia, die Warlock-Wahrsagerin mit bösen Vorahnungen. Leicht bekleidet, wunderschön, super, so wie ich. Das ist ja quasi alles, was ich will in einer Person. Mein Name ist Henrik Müller, ich spiele in dieser Runde Finnen Hiltoppel und man kann es an der Mütze schon erahnen, Finnen Hiltoppel ist ein bisschen verschnuppert. Man erkennt es auch an dieser riesigen Tasse mit den zwei Bommeln. Aber ansonsten ist Finnen ein süßer kleiner Halbling-Bade, der sich in der letzten Folge ein nicht zu unterschätzendes Artefakt erspielt, ergaunert hat. Yeah. Ja, gut, das war auch Arbeit, also. Hat auch mit links gewürfelt. Ach, hallo, ich bin Brian Sommer. Und ich spiele Fimla, den Halbelf-Barbaren-Piraten, der im Gegensatz zu Shem wahrscheinlich ein bisschen gebeutelt aussieht von den letzten Kämpfen. Ja, ein bisschen, von der letzten Nacht. Ja, auch das. Er hat sich mal wieder in die Hände einer wunderschönen Dame begeben. Und deswegen gebe ich ab an dich. Hallo, mein Name ist Julian Hader und ich spiele den Halbelfen-Paladin Oath of the Ancient Lucian Elgard, der immer noch ein wenig traumatisiert davon ist, dass er zwischen den Sternen gefallen ist und seinen Kameraden dabei zusehen musste, wie sie gegen merkwürdige Alienwesen kämpfen mussten, während er tatenlos Speere werfen konnte, aber die eigentlich nicht angekommen sind. Ich hoffe, die hast du dir abgestrichen übrigens, ne? Was denn? Ich hoffe, die hast du dir abgestrichen. Selbstverständlich, da bin ich ganz konsequent. Sehr gut, sehr gut. Und dann gehe ich weiter an Linus. Okay. Hallo, ich bin Linus Banner. AKA Talir, der Light Cleric, AKA Laser Cleric, AKA Major Laser. Major Laser. Führende Glamour-Magazine in Gulhaven, Jalrast und Schneeflock sind sich einig, der Junge ist heiß. Dankeschön. Alter. Gut, da muss ich direkt die Mütze ein bisschen lüften. Ey. Nehmt alle die Füße hoch. Der Witz kommt rein. Ach, hallo. Ich habe euch da gar nicht gesehen. Mein Name ist Leon. Ich bin der Spielleiter dieser illustren Runde und werde ab jetzt ein Once and For All feststellen, dass ich der Dungeon Master bin und nicht der Spielleiter. Und ich werde niemals wieder Spielleiter sagen. Und ich möchte euch auch anhalten, niemals wieder Spielleiter zu sagen. Und wir sind hier. Vielleicht sollten wir das auch noch mal kurz erklären. Ne? Was denn? Unsere Terminologie. Ich wurde neulich übrigens auch gefragt, warum es so viele Anglizismen gibt. Na gut, dann nutzen wir diese Gelegenheit dafür. Also, wir haben angefangen, dieses Spiel mehr oder weniger auf Englisch zu spielen, weil Dungeons & Dragons in Deutschland präsent war, allerdings nicht mit Regelwerk auf Deutsch vertreten. Das die fünfte Edition. Fünfte Edition. Und deshalb haben wir angefangen mit den Anglizismen, die im Buch sind. Deshalb reden wir von Ragen, deshalb reden wir von D20s, deshalb reden wir von Sneak Attacks, deshalb reden wir von Light Clerics, weil wir uns einfach an die Terminologie gewöhnt haben und es auf Deutsch auch Laser nicht so cool klingt, meiner Meinung nach. Kleriker des gebündelten Lichts. der Prisma-Cleric. genau, das ist das. Spielleiter, Dungeon Master, it's all the same. Aber wir haben uns an das Englische gewöhnt und wir mögen es gerne. Und natürlich ist auch der Bildungsauftrag nicht zu verachten. Lernt andere Sprachen. Ja, ne? Eben. Das nächste halt machen wir auf Mandarin. Ja. Ich mache hier meinen Xiglau. Ich ein Schische geht raus an die chinesische Community. Danke fürs Einschalten. Und geblockt. Auf allen Asia-Servern. Also, ihr habt Kong wiedergefunden. Yes. Den verschollenen, für tot gehaltenen, von euch ab seiner ersten Erwähnung nicht für tot gehaltenen oder nicht unter normalen Umständen für tot gehaltenen Erben des Jarltums in Jarlrast. Game of Thrones kann man sowas nicht mehr erzählen. Nee. Enklave des tyrischen Geschlechts eines Völkerstammes aus dem hohen Norden, aus Junmark, der Entsprechung des Nordpols in der Welt von Achaea, auf der wir spielen. Ihr habt also Kong gefunden, der unter dem Einfluss eines Zaubers war, den ein Individuum namens Khan auf ihn gewirkt hat. Jeden Tag ist er zu ihm nach unten in sein eisiges Gefängnis getreten und hat ihm seinen Geist verschleiert, auf dass er nur wie ein Tier herumkriechen konnte, nicht in der Lage war, einen einzigen klaren Gedanken zu fassen. Dies ist 100 Jahre lang passiert, bis ihr euch dorthin verirrt habt, auf der Suche nach dem Fimbulzepter. Einem Artefakt elfischen Ursprungs, der es euch ermöglicht oder seinem Träger ermöglicht, auch im härtesten Winter, beim härtesten Graupel oder Schnee, Pflanzen, essensartige Pflanzen, Getreide und alles, was ein verhungerndes Dorf namens Schneeflock, das ihr zurückgelassen habt, um darin zurückzukehren, wieder zum Essen bewegen könnt. Deshalb seid ihr hier, um dieses Zepter zu holen. Dieses Zepter habt ihr in der letzten Runde in euren Besitz gebracht, als Geschenk von Kong, als Dank dafür, dass ihr ihn aus den Klauen von Khan befreit habt. Und zusammen mit ihm habt ihr mehr oder weniger eine Stadt befreit. Die Sklaverei, die dort für 100 Jahre geherrscht hat, wurde abgeschafft. Der Rassismus, der für hunderte Jahre geherrscht hat, wurde natürlich nicht innerhalb von einer Nacht abgeschafft. Aber der Dialog, die Völkerverständigung wurde durch Shem vorangebracht. Und ja, ihr habt eine ganze Nacht mit Feiern verbracht und eine weitere Nacht steht vor euch. Ihr habt das Fimbulzepter, ihr seid frei zurückzukehren nach Schneeflock. Und es gibt noch einige andere Sachen, die ihr im Hinterkopf habt und wo ihr jetzt vielleicht die Gelegenheit habt, einen Plan zu schmieden, wie euer weiteres Vorgehen aussehen wird. Das ist wahrscheinlich abends und wir sitzen irgendwo zusammen. Exakt, das ist der Fall. Naja, wir müssten zurück nach Schneeflock. Ich würde auf dem Weg zurück gerne nochmal bei diesem Architeutengrab vorbeischauen. Ja, ich auch. Und danach die Bibliothek der Karmesinroten Typen? Boys. Der was? Die Karmesinroten Reiter. Das Karmesintribunal. Das Karmesintribunal. Schlimm. Dann kommen wir jetzt in die Bibliothek, wenn wir uns um den Sumpf gekümmert haben. Ach ja. Also in den Sumpf. Habt ihr nicht das Gefühl, im Laufe, dass er 100 Jahre in diesem Ding war, ist dieses Zepter nicht ein bisschen wenig Belohnung? Nee. Wir haben ihm seine ganze Stadt zurückgegeben. Ich balanciere so ein bisschen den Rapier auf meinen Finger. Ist es nicht Belohnung genug, dass wir wieder etwas Licht zurückgebracht haben in diese Stadt? Moralisch, ja. Ihr redet von Gold. Nö, wir haben nicht mehr besonders viel geholt. Ich habe 2 davon gerade für dieses Getränk ausgegeben. Alter, was hast du denn gekauft? Lass mal schmecken. So ein Goldpokal. Das beste Getränk. Du willst also ernsthaft zurückgehen und mehr verlangen? Ich bin betrunken, Shem. Ich weiß nicht, was ich möchte. Pass mal auf. Pass mal auf. Wir fragen, ob wir noch Lebensmittelvorräte kriegen. Und sowas wie eine Kutsche? Eine Kutsche? Wozu? Ja, damit wir die transportieren können. Und dann fahren wir zurück nach Schneeflock. Gehen über diese komische Klippe mit der Kutsche. Ich habe auch ein Schiff sonst. Müssen wir nicht die Klippe... Du hast ein Schiff? Cool, dass Schneeflock so eine große Küstenstadt ist. Aber cool. Ja, müssen wir nicht auch... Warum hast du uns überhaupt geholfen? Also ich meine, cool, dass du uns geholfen hast, aber verfick nochmal warum. Das Orakel hat es euch ja bereits erzählt. Ich hatte eine Vorahnung, dass etwas passieren würde, was auch passiert ist. Dieses Ding in der anderen Welt. Ja, okay. Deshalb bin ich hergekommen. Aber und jetzt? Jetzt, gute Frage. Also ich müsste sowieso zurück auf mein Schiff. Ich könnte euch einfach mitnehmen. Ja, wir könnten erstmal nach Gulhafen fahren und von dort aus den Landweg. Den Landweg? Genau da ist mein Schiff. Gulhafen ist mein Schiff. Das ist nicht hier. Doch, das Schiff liegt im Hafen von Jarlath. Achso. Ja, aber das wäre schneller, wenn wir durch den Wald, oder nicht? Also, die Schiffsroute wäre Jarlath, Gulhafen und dann von Gulhafen die Strecke nach Schneeflock. die ihr gegangen seid. Anderthalb Tage sind das von Ihr würdet den Grendelwald praktisch umgehen. Ansonsten müsstet ihr denselben Weg, den ihr gekommen seid, wieder zurückfinden. Was sagt ihr? Wir haben noch diese komische, wir haben noch dieses Drachenbanner. Wir haben noch diese komische Axt, die super gut ist, wenn man einen langen Bart trägt. Wir sollten die Axt zurückbringen in das Grab, denke ich. Ich sollte mir einen Bart wachsen lassen, glaube ich. Ich bezweifle stark, dass dann irgendwas passieren würde. Vielleicht werden uns die Götter dafür belohnt. Bist du eigentlich Piratenbarbar oder Barbarenpirat? Piratenbarbarenbarbara. Das verstehe ich. Also, Schneeflock, also wollen wir? Also ich meine, dürfen wir? Ja. Sollen wir das so machen? Was denkt ihr? Ich würde ja lieber durch den Wald zurück. Ich hätte auch Bock auf den Wald. Also meine Frage ist folgende, Lucien. Willst du jetzt noch zu diesem Drachen gehen? Oh. Ich gebe dir jetzt noch eine Möglichkeit zu sagen, willst du zu dem Drachen? Dann gehen wir zu dem Drachen, wenn wir ihn sehen. Dann schlagen wir ihn einfach. Oder du sagst, du willst nicht zu dem Drachen. Und dann machen wir es nicht. Na gut. Wenn ihr mir das so unverfroren anbietet, dann werde ich dieses Mal euer Angebot annehmen. Ich dachte mir, ich möchte euch dieser Gefahr nicht aussetzen. Wir müssen zu dem Drachen. Können wir das machen, nachdem wir irgendwie 30 Leute dafür, bei 30 Leuten dafür gesorgt haben, dass wir was zu essen kriegen? Können wir das danach machen? Weil. Ihr wollt zurück? Ja. Oder wieder hierhin? Ne, nicht hierhin. Ja, aber fast hierhin. Durch den Grendelwald? Und dann wieder in den Grendelwald. Ja, aber es liegt doch auf dem Weg. Warum erledigen wir es nicht direkt? Habt ihr das nicht gehört, was er gesagt hat? So, mächtiges Wesen. Ich habe auch nur gerade eben überlebt, weil er irgendwie weggefurzt hat. Ich bin nicht unbedingt dafür. Er ist eher so riesig und frisst Mammuts. Ja, aber er ist ja auch leicht zu sehen. Wir sind nicht so leicht zu sehen. Ich bin nicht leicht. Im Vergleich zu ihm sind wir alle nicht leicht zu sehen. Zu wem? Ihr wollt euch also den Hort angucken vorher. Zu Kong. Ihr wollt also zu dem Hort. Vielleicht bekommen wir das Gold, das ihr nicht einfordern wollt. Ich denke, wir sollten nichts aus dem Hort entwenden. Du willst einfach nur mit ihm quatschen? Ich möchte einfach nur wissen, was auf der Steintafel draufsteht. Okay. Scheiß drauf. Ja? Ja, okay. Sehr gut. Was sagen die anderen? Der DM reißt die Augenbrauen hoch. Not what I expected. Fuck it. Durch den Wald? Ja? Das ist ja nur. Kleiner Umweg. Das Ding ist. Ja, der Körper kostet uns höchstens einen halben Tag. Aber wir. Und vielleicht drei Leute aus dieser Party hier. Ja, aber ein halber Tag. Okay, Moment mal. Warum macht das so viel Spaß, betrunken zu spielen? Ich gehe. Zu spielen, sagt. Ich gehe zu dir rüber, Talia, und zieh dieses Artefakt aus deiner Tasche. Oder was ist das, ein Symbol? Was? Die Faust? Ja. Die rote Hand? So ein aus Holz geschnitzter Fetisch. Vielleicht soll ich mich zuerst im Essen ausführen. So gern ich auch durch den Wald gehen würde, aber ich hab da noch was auf dem Meer zu erledigen. Dieses Symbol begegnet mir nicht zum ersten Mal. Ich habe das schon mal gesehen bei meinem Captain auf dem Schiff, dem gierigen Sklaven. Der hatte das in seiner Kajüte auch rumliegen. Ein sehr gefährlicher Mann, ein sehr stiller, nachdenklicher und fast freundlicher Mann. Aber Gott, ist der böse. Würde ich sagen, seine Art böse zu sein ist kriechend. Okay, was? Würde ich ihn als einen Pater bezeichnen. Ein was? Ein Kriecher, Fimmler. Der kriechende Pater, der geht auf zwei Beinen. Pater Kriechtor, du hast schon. Der geht auf zwei Beinen und Das sind die Schlimmsten. Naja, wahrscheinlich ist das der gefährlichste Mann auf dem Meer vor diesem Kontinent. In der Nähe von Yarrast. was weiß ich, wo der gerade rumfährt. Unter seinem Kommando haben wir hunderte in diesem Zimmer. Hunderte von Menschen versklavt und wahrscheinlich doppelt so viele ermordet. Und nun ja. Aber ist dieses, also dieses, diese Faust. War auf unserer verdammten Flagge. Ist, ei, aber ist das nicht so ein Symbol? Ich habe mehrere Fragen dazu. Ja. Du bist gleich dran. Also, ich habe mehrere Fragen dazu. Du bist nicht der Lichtcharakter, du bist der Vorlautcharakter. Meine erste Frage ist. PAH, man spricht es als F aus. Wie kommst du darauf? Dankeschön. Meine zweite Frage ist: Wie kommst du darauf, dass nur weil wir zurück nach Gulhafen fahren mit dem Schiff, wir diesen Mann treffen? Weil. Er auch vielleicht noch eine Rechnung offen hat mit mir. Und woher soll er wissen, dass du auf dem Schiff bist? Sollen wir ein großes Schild aufstellen? Achtung, hier ist Fibler. Eine gute Frage. Da habe ich auch noch nicht so drüber nachgedacht. Also wenn ein Schiff hat, dann kann ich es anzünden. Dieses Schiff kannst du nicht anzünden. Wir fahren mit dem Schiff. Was? Wir fahren mit dem Schiff. Tut mir leid, Lucien, wir müssen zurück dann zum Drache. Wir fahren mit dem Schiff. Das ist in Ordnung. Weißt du, was wir gemacht haben? Wir sind nachts, haben wir den Schiffen aufgelauert. Und dann sind wir übergesprungen und haben die gesamte Mannschaft abgestochen. Ja. Yeah. Oder in Ketten gelegt. Ah. Und den Captain haben wir an den Mast gebunden. Und dann haben wir das Schiff angezündet. Und so lange gewartet, bis es lichterloh in Flammen stand und sind mit unserem Schiff durch das Zeug gefahren, damit es auch garantiert absäuft. Aber ist euer Schiff aus Holz gewesen? Ja, aber mit Stahl. Aber pechschwarz wie die Nacht. Deswegen hat uns nie irgendeiner gesehen. Was, wenn wir, wie man in Gulhafen sagt, die Nacht zum Tag machen? Wir feiern so lange, bis ihr uns überfallt. Und dann zünden wir ihr Schiff an. Wir versklaven sie. Und dann zwingen, dann binden wir ihn an den Mast. Und wir zünden das durch. Schiff an. Drüber. Und dann fahren wir durch. Und wir zwingen sie als Sklaven, alle Schiffe zu bauen, die wir kaputt gemacht haben, neu. Und dann müssen sie ihn verschenken für den Rest ihres Lebens. Muss ich dann da auch mitbauen? Nein, du bist ja, also, vielleicht sollten wir erstmal schlafen gehen und morgen besprechen. Ich glaube, jetzt ist der richtige Moment für Diskussion. Ja, es ist der richtige Zeitpunkt, um Entscheidungen zu treffen, die den Rest unseres Lebens Bedeutungen haben werden. Genau das heute ist der Punkt. Heute ist ein Abend der Epik und der großen Entscheidung. Da haben wir schon den Episodentitel. Also, stellen wir uns dem Drachen oder fahren wir mit einer 20%igen Chance aus Mengen auf zu versuchen, uns die Piraten zu stellen. Ich bin immer noch nicht so gut darin, uns. Ich will mich nicht dem Drachen stellen. Nee, ich denke auch, dass ich euch in die Sache nicht mit hineinziehen soll. Was ist das schon wieder deine Meinung geändert? Was war, was los? Dann bleib doch mal dabei. Also, wir sind Freunde und. Ich bin dafür, in den Hort reinzusteigen und mir die Tafel anzugucken. So. Weil er ist mein Buddy, er hat mir schon mal das Leben gerettet. Und wir alle hier, wir haben uns alle schon gegenseitig. Du uns auch? Wir haben uns alle schon gegenseitig das Leben gerettet. Warum bist du eigentlich so nüchtern? Egal, ist vielleicht besser so. Was sagt. Finnen liegt wahrscheinlich mit dem Kopf auf dem Tisch. Ich guck mal das ganze Schauspiel an. Finnen ist krank, der trinkt heute keinen Alkohol. Oh, er trinkt heute nur Rumgrog. Wir versuchen, in den Hort reinzukommen. In den Hort reinzukommen. Ohne dass der Rache uns sieht. Wir wollen ja nur wissen, was auf dieser Tafel steht. So, wir wollen ja nichts mitnehmen offiziell. Aber Fimmer will mit dem Schiff fahren. weiß ich, in welcher Sprache das auf der Tafel geschrieben wurde? Nein. Wie wär's mit Draconic? Mir ist gerade. Sind schon ich? Dragon klar geworden. Drachenblut und Tonic. Freunde, mir ist gerade was. Ihr seid meine Freunde. Das ist quasi das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas habe wie eine Familie. Jemand, der mich nicht auslacht, weil ich so ein bisschen spitze Ohren hab, oder Leute, denen ich nicht egal bin und die mir nicht egal sind. Und deswegen hol mir diese Steintafeln für dich. Ob du das willst oder nicht. Also, 1-2-3-4-2. Okay, ihr habt mich überzeugt. Aber gewesen. Ich muss diesem Captain irgendwann das Handwerk legen, sonst kann ich nicht weiter unter dieser Sonne wandern. Fieber, ich verspreche dir, Meine Hände von dem Blut sauber waschen. Wir fahren nur noch mit Schiffen. Überhin. Auch wenn es an Land ist, wir fahren trotzdem mit Schiffen. Wir bauen Landschiffe, bis wir diese Bank gefunden haben. Und ihn an seinen Mast gebunden haben und sein Schiff angezündet haben. Und mit unserem Schiff. Was du dir vorstellst? Durch sein Schiff fahren. Landschiffe, mag, Feuerschiffe, Wasserschiffe. Alles Landschiffe, Luftschiffe, was Flugschiffe. Erdschiffe. Untererdschiffe. Auch Untererdschiffe. Die Zwerge können bestimmt gute Untererdschiffe bauen. Die besten. Stellt euch vor, wir könnten den Eisbären gegen einen riesigen Maulwurf eintauchen. Stellt euch vor, wir können den Eisbären beibringen, wie ein riesiger Maulwurf zu handeln und zu denken. Viel zu fett dafür. Ich habe gehört, mit Hypnose könnte das funktionieren. Stellt euch vor, wir hätten alles hier gelöst, indem wir uns unter der Stadt durchgraben. Einfach in die Schatzkammer. Oh. Und das Zepter, so, wir brauchen einen riesigen Maulwurf. Wir brauchen einen riesigen Maulwurf? Ich muss unbedingt an jeder sagen, dass wir einen riesigen... Meinst du, da jeder kann sich irgendwann in einen riesigen Maulwurf verwandeln? Ich glaube, sie hat schon mit ihrer leicht sexuellen Avancen den Eisbären übergewonnen. Wenn sie sich in einen normal großen Maulwurf verwandelt, kann sie vielleicht... Einen großen Maulwurf verführen, ja. Das muss aber ein Maulwurf mit einem sehr speziellen Fetisch sein. Oh, du machst Notizen, das finde ich gut. Ich glaube es... Also, danke, Merino, für diese Einsicht. Auf zum Atem. Auf zum Drachen. Atem. In dem Moment hört ihr, wie sich eine Gestalt nähert. Hört ein bisschen schwerere Schritte. Dreht euch um. Ich höre schwere Schritte. Ihr seht nichts. Dann guckt ihr so ein bisschen runter und dann seht ihr eine Gestalt. Anhand der schweren Schritte dachtet ihr, es wäre eine größere Gestalt. Aber es war anscheinend eine ziemlich kleine Gestalt. Okay. Unfassbar fett. Seht, in sich zusammengesunken. Ölige Haut, stoppliger Bart. In halb Felle und halb Fetzen gekleidet. Bist du ein Maulwurf? Ich kenne ja jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Tritt er weiter auf euch zu und hebt so ein bisschen den Kopf und ihr seht jetzt im Fackellicht, dass er keinerlei Augen hat, sondern... Oh mein Gott, danke Meridian! Sei Maulwurf! Wir haben gerade über dich gesprochen! Und er, ich würde sagen, er guckt euch an, aber er kann euch nicht genau angucken. Seht Kratzspuren da, wo seine Augen einst waren, als hätte man sie sich selber aus der Grube des Schädels gegraben. Und er hört jetzt eine tiefe Stimme und er sagt: Ihr habt wirklich über mich gesprochen. Und guckt sie und. Fimla, du erkennst mich doch, oder? Tust es nicht? Und du erkennst in der Tat Tudok, den fetten Gnom-Koch des gierigen Sklaven. Der da abgerissen und anscheinend von allen Schwierigkeiten des Lebens gleichzeitig. Du kennst riesige Maulwürfe? Ich kenne die ganze Zeit einen Maulwurf. Ich kannte nur Richard und ich habe ihn mitgebracht. Was schweigst du mir noch? Das ist kein Maulwurf. Das ist kein Maulwurf. Das ist. Tudok? Er hat mir das Leben gerettet, als sie mich ins Wasser geworfen haben. Ich weiß nicht, was du mir da gegeben hast, aber deswegen bin ich auf jeden Fall nicht ertrunken. Es war ein einfacher Trank, den wir noch an Bord hatten. Ja, hatte ich nur befähigt, für eine Stunde das Seewasser zu atmen. Was machst du hier? Warum fährst du nicht mehr auf dem gierigen Sklaven mit? Es war eine Nacht wie jede andere. Wir hatten gerade ein Schiff angezündet und sind dadurch gefahren. Siehst du, ich hab's ja gesagt. Du hast mir das gemacht? Ich hab gar keine Ahnung mehr, was hier überhaupt gerade passiert. Und was macht Maulwurf auf dem Schiff? Plötzlich ist des Nachts der Himmel aufgerissen. Wir hörten furchtbares Geschrei und Schreck. Wir sahen ein Schiff. Es war enorm. Wie ein Herzschlag hat sein Deck pulsiert und von Adern umzogen. Augen über Hals. Wer ist ein lebendiger Körper in Form eines Schiffs? Ich erinnere mich nicht, was passiert ist, aber alle sind einfach durchgedreht. Ich kratzte mir die Augen aus dem Kopf. Der einarmige Drust. Er hatte drei Arme plötzlich. Zwei rechte und einen mittleren, aber keinen linken mehr. Imgra, die nie ein Kind getragen hatte, plötzlich wölbte sich ihr Bauch, als wäre sie im 9. Monat. Und in der Nacht gebar sie etwas, was nur sie und der Schiffskoch je sahen. Er hängte sich im Morgen und sie schnitt sich die Zunge ab. Sie haben gar nichts verstanden vorher, aber sage ich ehrlich, ihr seid der Schiffskoch? Ich war der Schiffskoch eines Schiffes. Doch der Kapitän dieses Schiffes am Ende dieser Nacht, er stand auf einem Haufen von Gliedmaßen, Körperteilen. Die Hände rot vom Blut seiner ehemaligen Mannschaft und auf seiner Stirn prangte ein drittes Auge, tief geschlossen. Ich konnte nicht abwarten, bis es sich öffnet. In derselben Nacht, wo ich mir die Augen nahm, um zu versuchen, das zu vergessen, was ich gesehen hatte, schlich ich mich auf ein Schiff und nahm eins der Ruderboote. Floh. Und wenige Tage später fischte man mich aus dem Wasser. Packte mich in Ketten, verschaffte mich noch Jahrrast. Ich dachte, es wäre eine göttliche Strafe für all die Leben, die ich auf diese Art und Weise genommen hätte. Doch vor einigen Tagen gab es einen Tumult und ich kam frei. Seitdem wühle ich in der Gosse herum. Und jetzt habe ich tatsächlich eine vertraute Stimme gehört. Fimla. Imgra hat ein Kind? Ich weiß nicht, was es ist. Ich sah nur den Schatten und hörte seinen Schrei. Es war eine wabernde Masse aus Augen, Mündern. Das war schrecklich. Kannst du dich noch erinnern, wo ihr wart? Wir waren nahe dieser gottverdammten Ruininsel. Wie ein offener, schwarzer Wulst sich aus dem Meer erhebt. Wir waren nahe Yogg-Vohol im Norden. Und der Rest der Mannschaft? Der Kapitän schien wie besessen nach dieser Nacht. Er scharte sie alle um sich. Und sie sprachen in einer Sprache, die ich nicht mehr verstehen konnte. Und viele von uns hatten unsere Muttersprache vergessen über diese Nacht und sprachen nur noch in fremden Zungen. Und auch er, manche verstanden ihn. Sie setzten Kurs Richtung Yogg-Vohol am nächsten Morgen. Doch da war ich schon Richtung Süden unterwegs, in meinem kleinen Schiff. Du hast gut daran getan, das Schiff zu verlassen. Das musste ich auch. Wir haben ganz schön viel Böses in diese Welt getragen. Meinst du kannst uns helfen, Sok-Ulur zu finden? Niemals werde ich wieder einen Fuß in die Richtung dieses dieses Monsters setzen. Ich würde euch raten, dasselbe zu tun. Ihr seid mit dem Leben davongekommen und so bin ich das. Also ich werde diese zweite Chance mit der Strafe, die ich erlitten habe, hinnehmen und versuchen, etwas aufzubauen oder vielleicht auch einfach zu sterben. Aber ich bin mit dem Leben davongekommen, weil du mir geholfen hast und weil ich wahrscheinlich noch eine höhere Aufgabe habe. Dass diese Sklaven hier alle befreit worden sind, das war unsere Arbeit. Und du siehst jetzt so, wie seine dicken, schwulzigen Backen anfangen zu vibrieren. Sie hat so Tränen aus den Höhlen herauskommen, wo vorher seine Augen waren. Und ihr seht, ihr lernt, hey, man kann auch ohne Augen weinen. Ja. Also, jetzt kann ich mich hier kurz einklinken. Ich hab hier ein paar Sachen zu sagen. Meine erste Sache ist, oh Gott, meine zweite Sache ist, also pass auf, ja, und guck's hier an. Also Dima hat dich gebeten, hier an diesen Tisch zu kommen, wir hatten gerade voll die gute Zeit. Du fängst hier an, deine Horrorgeschichte zu erzählen. Weißt du, guck mal, es gibt nur einen Grund, warum du was gemacht hast. Du willst dein Gottverdammtes Scheißproblem auf uns abladen. Es sieht das nicht so aus, als ob unsere Schulter nicht schon voll genug davon sind. Du hast dich vor, irgendwas zu machen. Das heißt, du willst dir jetzt ein gutes Gewissen damit machen, dass wir da hingehen und wir das für dich erledigen. Talia. Ich hab die Schnauze voll davon. Das passiert uns die ganze Zeit. Wir haben genug zu tun. Wir müssen doch diese Drachensache machen. Wir müssen doch das andere. Erinnert ihr euch, als wir das letzte Mal mit so ekligem extraterrestrialen Scheiß konfrontiert waren? Du weißt gestern. Das war immer ein bisschen aufbrausend, mit wenn er was getrunken hat. Ich will das nicht mehr. Er spricht die Wahrheit. Ich spreche nur eine Warnung. Ich hab euch gehört, ihr habt darüber geredet, dass ihr euch dem Ganzen nähern wollt. Tut es nicht. Bleibt im Fern. Okay, sucht ihn nicht. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Du sagtest, der Himmel tat sich auf und ein Schiff tauchte auf. In der Luft? Ja. Oder auch? Aus den Wolken brach es einfach hervor. Formgewordener Albtraum. Jemals davon gehört? Gib mir ein History-Check mit Disadvantage. Wo nenne ich mit Disadvantage? Einfach History-Check. Egal. 7. Du hast nie so dem Seemannsgarn gelauscht, das hereingetragen wurde im Hafen von Gulhafen, deshalb im sogenannten Gulhafen. Wer kennt dieses Schiff und das schuldet ihm noch was? Kenn ich Lieder über fliegende Schiffe? Gib mir einen Leader-Check. Einfach ein Charisma-Check. Also ich sage euch Folgendes. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das so aufgenommen und dann verdrückt dabei, ja. Was war das hier? Ja. Alter, das war eine 9. Eine 9. Jetzt kenne ich das von hier hinten. Auch du warst nie jemand, der den nautischen Themen von Linen sonderlich viel gelauscht hat. Du warst eher mit anderen Sachen beschäftigt. Als Schiffsreisende hab ich davon gehört. Gib du mir doch bitte auch einen History-Check. Vergiss es. Nope. Also pass auf, ich sehe das Feuer am Mars. Wir haben das jetzt gehört, es ist irgendwie auch eine persönliche Sache, eindeutig können wir es nicht vergessen. Andererseits haben wir schon irgendwie so eine Dringlichkeitstabelle. Ich würde sagen, wir ordnen das mäßig bis unten. Das ist mein Vorschlag. Ich schieb ihn zur Seite und zeig. Ach, Scheiße. Hier, das ist das Zeichen, das haben wir hier gefunden. Das habe ich auch schon mal bei Sok'ulur in seiner Kapitänskajüte gesehen. Erkennst du das? Das hat er mir weggenommen, das war eigentlich meins. Ja. Und dann nehme ich seine Hände und lass ihn das abtatschen. Eine blutige Faust oder. Was ist das? Sieht mir aus wie Stacheldraht. Sieht aus wie also eine Faust, die mehrere Ketten umschließt, die an der Seite runterhängen und Blut rinnt aus dem Griff heraus. Hat Sok'ulur jemals irgendwas darüber verloren? Stand es ihm nahe? Er sprach über den Schutzpatron der Sklaver, derer, die anderen die Freiheit nehmen, der Folterer, der kriechende König. Er hatte einen kleinen Schrein für ihn an Bord in seiner Kajüte, um seine Gunst zu gewinnen. Ich weiß es nicht, aber ein grausamer Gott für grausame Personen. was seid ihr bereit zu tun, um die schlimme Last, die ihr verbrochen habt, von eurer ewigen Seele zu nehmen? Er hat mein Leben gerettet. Das sollte ausreichen. Das klingt für mich wie ein sehr schlechter Handel. Ich hab nie über eine Rückzahlung meiner... Ich sollte ein Waisenhaus in dieser Stadt gründen. Und nachdem ihr es gegründet habt, solltet ihr Waisen aufnehmen. Und all die Leute, die von den Sklaven Probleme gehabt haben. Und ihr solltet mit denen zusammen soll ihr ein Haus gründen, wo sie wieder auf ihre Füße kommen. Und ihr solltet es sauber halten. Und wenn ihr nicht mindestens 5 Stunden pro Tag auf euren Knien verbringt, komme ich zurück und ich versorge euch euren Hintern. Es gibt da was, ihr solltet nach Smorgen gehen. Ihr solltet nach Smorgen gehen, wo Leute unserer Größe wohnen. Wogen, Smorgen. Und da ist eine leerstehende Kneipe, die man dann wieder aufbauen kann. Ihr seid Koch, oder? Maulwurfmann? Gut. Ich muss an meinem Pokerface arbeiten. Ja, und ich habe einen Trinken. Geht da hin. Baut es auf. Macht euch nützlich. Tut was Gutes für die Leute. Er hat es ein bisschen komisch formuliert, aber er hat recht. Nein, ihr sprecht die Wahrheit. Ja, ich spreche die Wahrheit. Dreht mich in die Richtung, in der sich dieses Gebäude befindet, und ich soll versuchen, meine Dienste den Herren dieses Gebäudes zu Füßen zu legen. Ich leg den Arm um dich, um ihn, für ihn aus der Taverne raus. Rufe irgendjemanden, der gerade vorbeiläuft, her. Und sag ihm, hier, für ihn nach Smorgen. Was? Für ihn nach Smorgen! Aber spring für mich dabei raus! Ich zieh ein Goldstück raus. Oha! Da sag ich nicht nein! Na komm, mein! Oh, dir hat das Leben aber übel mitgespielt. Moment, ja. Bevor du gehst. Hat Imgran noch irgendwas gesagt, nachdem ich von der Planke sprang? Sie hat dein Verschwinden nur schwerlich verkraftet. Sie oftmals hörte ich sie nachts am Weinen oder Gegenstände in ihrer Kajüte zerbrechen, und Sog'ulur wagte es sich nicht, ihr zu nähern, aus gesundem Respekt vor ihrer Wut. Ich verdrücke so eine Träne und gut, danke für deine Informationen und freut mich, dass es dir anscheinend gut geht, bis auf die Augen. Nein, ja. Man muss Abstriche machen können. Ins Morgen bist du gut aufgehoben. Ich danke dem Wind des Schicksals, der uns heute zusammengeführt hat. Ich wiederhole nur noch einmal meine Warnung. Vergiss deine Zeit auf dem Schiff. Vergiss uns. Vergiss alles. Nur Leid und Tod und schlimmere Dinge als der Tod warten in der Richtung, in der das Schiff gesegelt ist. Ich muss wieder gut machen, was ich an Bösen in diese Welt getragen habe. Ich kann Sog'ulur nicht weiter segeln lassen. Du hattest schon immer ein gutes Herz. Du hättest niemals Pirat werden sollen. Ich frage mich, was dich zu dieser Entscheidung gebracht hat. Und er fängt jetzt an, von dem alten, graubärtigen Gnom, der neben ihm hergeht und respektvoll eurer Konversation gelauscht hat, Richtung Smorgen geführt. Mann, oh Mann, ein ganzes Goldstück. Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Wisst ihr, was wir bräuchten? Hä? Wir bräuchten jemanden, der mit uns reist, oder der nur eine Aufgabe hat. Jedes Mal, wenn jemand sagt, oh, das ist zu gefährlich, geh da nicht hin, sag ich einfach halt dein Maus, ich werde sowieso da hingehen. So ist mir aufgefallen, dass es eigentlich ganz schön töricht ist, dass uns noch nie eine Warnung abgeschreckt hat. Und schau uns an, hier sind wir. Wir machen alles, wir sind wie die schlimmste Art von Abenteuer-Prostituierten. Ich knöpfe so ein bisschen so das Hemd auf und zeig so diese ganzen Narben und Knochensplitter, die wir so dann schenken. Ja, ich meine. Weißt du, was mich interessiert? Ja? Seit dem Moment, wo dieses Ding explodiert ist, wie ihr mir erzählt habt, bist du dich einmal auf die Idee gekommen, diese Dinger da mal rauszuziehen? Das ist so eine Art Erinnerungsding. Dass ich sowas nicht nochmal mache, sowas Dämliches. Ich setze mich abseits der Gruppe irgendwie hin und versuchen für mich. Also gut, ich habe einen Gnom, der mir noch Augengläser schuldet. Ich habe vor, sie einzufordern. Dann stehe ich auf und. Okay, los. Es ist jetzt abends, ne? Es ist jetzt abends, ja. Das, was ich vorhabe, mache ich morgens. Okay. Ist ja ekelhaft. Ja. Ich glaube, ich gehe auch mal schlafen. Wir sollten das Zepter so schnell es geht Richtung Schneeflock bringen. Gut. Wo gehst du schlafen? Gehst du zurück zum Zirkus? Ich schlafe oder? Nicht. Okay. Ah, ja, stimmt. Oh. Ich beschäftige mich 8 Stunden lang mit meiner Kristallkugel und 10 Minuten danach werde ich meine Precognition benutzen. Okay. Dann tu dies. Deine Elf. Okay. Ihr verbringt eine Nacht. Vorm Schlafen gehen natürlich ich mich mit dem Rapier. Hm? Mit vorm Schlafen gehen attune ich mich mit dem Rapier. Dann in dem Moment, wo du deinen Geist der Waffe öffnet hörst, hörst du tief in deinem Kopf ein. Ja. Ich schmunzel. Ich betrinke mich. Ein bisschen Reinsaft tun. Ja, sicher. Also nachdem ich die Sonnenbrille abgeholt habe. Mhm. Tür geht auf. Kram. Psst. Tür zu. Geh ich zum Firmenthron. Mhm. Sind da die drei Riesen? Als du Richtung des Firmenthrons gehst, siehst du, wie auf dem Vorplatz sich eine kleine Menge gebildet hat. Du siehst Wudun, du siehst die Yonder, beide mit großen Seesäcken über der Schulter und Bashtur auf eine Krücke gestützt, wie sie gerade anscheinend in ein Gespräch mit Kong vertieft sind. Ich gehe hin. Dann mache ich Yonder auf mich aufmerksam und ich zeige, dass er sich runterbeugt. Okay. Der gesamte zeremonielle Ton des Ganzen wird unterbrochen, als Talir auf den Platz schwankt. Und, Yonder! Ich hab so eine gute Idee. Ja. Geht so auf ein Knie, guckt seine Brüder entschuldigend an und. Ja? Also, pass auf. Ich hab vorhin einen Plan. Das wird super. Wir reisen morgen ab. Und, pass auf. Also, pass auf. Du musst eine massive Eisenstange in die Hand. Wir laufen durch Slavhafen. Und brüllst einfach, brech nicht die Ketten, die man euch gegeben hat. Freiheit ist das neue Schwarz. ich hau Häuser kaputt. Und dann sagen wir, dass alles so scherz war. Wie klingt das? Du siehst, wie ihm die Schamesröte ins Gesicht steigt. Und, ich dreh mich aber zum Publikum. Ich hab nichts gehört. Und er. Nun, man soll sich seiner eigenen Sünden immer bewusst sein. Danke, dass. Ich nehme an. Ihr meint das ernst, oder? Sehe aus wie immer, ihr Scherz immer. Und er richtet sich jetzt hoch und legt dir so 2 Finger auf die Schulter. Hält dich so ein bisschen in place. Nein, ihr müsst mich hochheben. Er zieht dich hoch vor sich. Wir gehen jetzt, Talir. Es klingt verlockend, das einmal bei klarem Bewusstsein zu tun. Aber ich und mein Bruder, wir haben dieser Stadt zu viele Wunden zugefügt und wir werden ein bisschen in die Wildnis gehen, ein bisschen meditieren, ein bisschen uns selber wiederfinden, vielleicht unseren eigenen Platz in der Ordnung finden. Und Nee, setz dich wieder hin. Und wenn wir wiederkommen, vielleicht finden wir dann ein paar Holzhütten, die wir zusammen einreißen können. Hält so weiter seinen Finger hin, an dem du dich festklammerst. Und warum verlasst du mich alle, Leute? Oh Gott, wir sind ganz schlimm betrunken. Ne? Na, na. Er zieht so seinen Finger deinem Griff. Nein, geht. Geht, bevor ich es mir anders überlege. Ich toggle einfach wieder weg. Und, er winkt dir noch einmal hinterher, entgeistert. Kong unterdrückt sein Lachen. Voodoo ist auch in Tränen aufgelöst und klammert sich an Kong fest. Und er klopft ihm einmal auf die Schulter und bedeutet ihn zu gehen. Und sie nicken ihm noch einmal zu. Bashtur winkt einer Person im Publikum. Und wo ist Bashtur? Hinkt auch Richtung des Tores. Bashtur? Bashtur. Auch er dreht sich im Laufen nochmal um. Ich hab sie gesagt, ich will das regeln. Ja, ja. Du hörst noch, wie Bashtur sich an Voodoo wendet. Er hat gesagt, er würde das regeln. Ja, ja. Das hat er. Ja, ja. Und die drei hinken so mehr oder weniger aus dem Tor raus, drehen sich nochmal um, winken zurück. Kong winkt ihn hinterher. Und ja, sie verschwinden im eisigen Sturm, der jenseits der Tore von Jalras wütet. Ja, du schläfst nicht, du guckst in deine Kugel, du bereitest dich vorsehungstechnisch auf den nächsten Tag vor, du merkst wieder den Einfluss, der Form, dem Form gegeben wurde am vergangenen Tag. Du merkst, wie etwas versucht, sich deiner zu bemächtigen, doch weiterhin durch die Disziplin, die du über die Jahre gelernt hast, widerstehst du dem Griff und konzentrierst dich auf die Ereignisse des nächsten Tages. Gehst du aufs Schiff oder bleibst du da, wo du bist? Ich würde eigentlich erst in der Nähe von den Leuten hier bleiben. Gut. Der Hahn schreit unnatürlich laut. Und das Blöken der Schafe geht damit einher, als dass der Alpha-Widder auf seinen Felsen steigt. Oh mein Gott. Den Tag ankündigt. Und überall um Jaras herum jetzt die Brannock-Schafe den Ruf erwidern und es laut und geschäftig wird. Und, ist das so ein WhatsApp? Stell's dir so vor. WhatsApp. Und ja, ihr mit der grausamen Realität, die eure ist, konfrontiert werdet nach ein paar Stunden genügsam betrunkenen Schlafes. Sag mal, Fimmler, war gestern hier in den Maulwurf oder habe ich mir das eingebildet? Maulwurf nicht direkt, aber augenlos schon. Tulok, der Schiffskoch. Ah, Turok, Tulok. Tudok. Ja, wir konnten alle seinen Namen nicht wirklich aussprechen. Tudok, der Maulwurf. Eigentlich Tulok, der Verräter, aber der Maulwurf stimmt jetzt wahrscheinlich auch. Sind alle da? Hat jemand einen Trank gegen diese Kopfschmerzen? Der Schmerz. Sind alle da? Also. Oh. Was haben wir gestern nochmal beschlossen? Wollten wir das nicht heute besprechen? Ah. Da wart ihr dagegen, wenn ich mich recht entsinne. Ich finde ja, wir sollten möglichst schnell das Zepter zurückbringen. Habe ich in der Nacht irgendwas gesehen, was auf dem Schiff passieren könnte? Wollte Lucia nicht noch irgendwas mit dem Drachen regeln? Vergesst den Drachen vorerst. Das wäre viel zu gefährlich. Ich möchte euch nicht die Drachen mit hineinziehen. Seid ihr sicher? Das, ja, das Schiff gesehen. Ich bin mir 100% sicher. Geballte Segel gesehen. Das weiße Segel mit auf der rechten Seite. Eine schwarze Träne einfach nur. Und ihr habt gesehen, wie ihr an Deck seid. Und du hast Shem jonglieren gesehen, merkwürdige Art und Weise. Aber sonst keinerlei Ereignisse, die auf der Reise passieren können. Was? Kannst du jonglieren? Oder anders gefragt, du kannst jonglieren? Ja. Willst du versuchen? Ja. Ich will einen Slide-Pan-Check. Ich nehme mir mal ein paar Becher. Das ist trotzdem eine 14. Tatsächlich? Gar nicht so schlecht. Hm. Ich kann anscheinend jonglieren. Reflexe und Sachen werfen, und das hast du, ja. Also das ist so Sachen auffangen und wieder Sachen werfen und wieder auffangen. Ja. Ah ja, na guck. Sieht gut aus. So eine Quality. Von hinten. Willst du bei uns anheuern, Chen? Wer ist wir? Na, mein Zirkus. Auf dem Schiff, mit dem ich herkam. Du hast ein Zirkusschiff? Ich habe ein Zirkusschiff. Ist es ein Zirkusschiff oder ein Schiffszirkus? Es ist ein Zirkusschiff. Hm. Mit einem Zirkus drauf. Mit einem Schiffszirkus. Gehört es dir oder bist du eine schlecht bezahlte Arbeiterin? Gehört es mir oder bin ich eine schlecht bezahlte Arbeiterin? Du bist eine freie Mitarbeiterin, könnte man sagen. Ich wohne auf diesem Schiff. Das hat meine Frage beantwortet, danke. Jetzt, dann bleibt uns nur noch eine Frage. Landweg oder Seeweg? Ich denke, der Seeweg würde uns mehr Zeit kosten. Wie sollen wir den Seeweg nehmen? Na gut, das Schiff... Sie hat doch gesagt, sie hat ein Zirkusschiff. Aber sie wohnt nur da drauf. Es gehört ihr nicht. Ach ja. Wir können es trotzdem nehmen. Geht mir ein, können wir es trotzdem nehmen, Jack. Die Frage ist jetzt so, ich zieh mal die Karte raus. Was wäre schneller? Durch den Wald, durch den Grindelwald, hätte ich fast gesagt, der Warner Brothers 2018. Oder mit dem Schiff nach Gluthafen, Gulhafen und wieder zurück nach Schneefall. Also, ihr erinnert euch an eure Reise durch den Wald. Und ihr müsstet praktisch dieselbe Reise noch einmal antreten. Ihr habt... So, ihr wisst ungefähr, wo ihr euch gehalten habt. So. Ihr wisst, der Seeweg ist braucht ungefähr 1,5 Tage bis Gulhafen und dann die Strecke die ihr schon mal gegangen seid über die Straße. Also allein der Fakt, dass halt keine wirkliche Straße durch den Grendelwald existiert, macht es einfach schwierig. Grendelwald. Dann wäre ich für den Seeweg. Warum nehmen wir nicht ihr Zirkusschiff? Ich meine, ihr müsst wahrscheinlich sowieso bald in die nächste größere Stadt, weil hier ist gerade so ein bisschen... Ich navigiere. Dann nehme ich den Landweg. Vielen Dank für dein Vertrauen, Chef. Können deine Zirkusleute kämpfen? Nope. Es ist ein Zirkus. Kein Piraten. Ihr seht, ich denke, Folgendes ist die Problematik. Ich denke, wenn wir auf diesem Schiff fahren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir unterwegs angegriffen werden, 100%. Ich denke, wenn wir nicht auf diesem Schiff fahren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr unterwegs angegriffen werdet, 0%. Deshalb wäre es vielleicht sicherer für eure Mannschaft, wenn ihr den Seeweg nehmt und wir den Landweg nehmen. Ihr könnt natürlich mit uns mitkommen. Lasst uns den Seeweg gemeinsam beschreiten. Ich wollte gerade sagen, wenn Kämpfer auf dem Schiff sind, wie ihr, was spricht dagegen? Das Orakelkind ist mir sehr sympathisch geworden und... Wie heißt das Schiff? Ich fände es schade, wenn ihr etwas zustößt. Dans Macabre. Oh. Wie? Orkisch. Dans Macabre. Sehr melodisch. Das ist Pierre der Ork. Jean-Luc und Pierre. Habe ich als Zirkusmensch von diesem Schiff gehört? Gib mir ein History-Check. Dann lass uns den Seeweg nehmen. Ich würde gerne noch zum Firmenthron gehen und einen kleinen Gefallen einfordern. 21. Also gut. Du weißt, dass es schon mal nicht aus Gulhafen kommen kann, dann wirst du es kennen. Du erkennst die Sprache wieder, in dem das Ganze ist, und es scheint den Ursprung in Tuilerie zu haben. Aber ich weiß nicht, wie fame der ist, oder? Ich will mitkommen. Ja. Ich hab noch eine super Idee, die John da gestern unterbreiten wollte. Okay. Ich würde die Zeit nutzen und noch einige Besorgungen machen. Treffen wir uns. Was ist das dann? Treffen wir uns auf der Danse Macabre. Zur Mittagszeit. Ja, das Danse Macabre. Mit verdunkelten Gläsern. Okay. Gonzo. Ganze Makabre. Mit C. Ja. Nuna. Und R-E. Und ich gehe einmal zu der Zeltwand. Wir sitzen ja alle jetzt gerade noch so im relativen Dunkel. Und reiß einfach die Vorhänge zurück. Musste das sein? Und ja, in der Tat, auf der Nase von Talir seht ihr eine gnomische Konstruktion. Zwei kleine Schrauben an der Seite verbinden, zwei Metallstücke und darunter zwei, wie es aussieht, getönte Glasscheiben, die der Sonne den Eintritt in seine Augen verwehren. Könnt ihr noch sehen? Beeindruckend. Durchaus. Kann ich noch sehen? Nicht besonders gut. Ein Priester, der das Gefühl hat, er müsste vor seinem Gott geschützt so werden. So ungefähr, ungefähr bis 30 Fuß und ab da wird's neblig. Aber also sobald du im Inneren von irgendwas bist, siehst du absolut gar nichts mehr. Aber draußen überhaupt kein Problem. Dann auf zum Firnthron. Allerdings hat alles so einen leicht sepiafarbenen Touch jetzt merkwürdigerweise. Ja, so ein bisschen Mexiko in Breaking Bad. Das ist genau, was ich mir vorgestellt habe. Kann man euer Schiff übersehen? Das ist das einzige Schiff, das gerade im Hafen ist. Okay, dann würde ich sagen, treffen wir uns am Hafen. Dann nein. Sehr gut. Wer hat was vor? Ich möchte gern mit Talir zum Firnthron gehen und um einen kleinen Gefallen bitten. Mhm. Wer hat noch was vor? Ich möchte mir ein Navigators Toolkit holen. Mhm. Ich möchte mir ein paar Wurfspeere besorgen. Mhm. Ich möchte eine Bibliothek aufsuchen und schauen, ob sich da was Gutes findet. Es gibt leider keine Bibliothek in Yarras. Es gibt keine Bibliothek in Yarras. Okay, nope. Dann schließe ich mich euch an. Keine großen Leser, die Riesen. Ich gehe in die Schädelschenke und gucke, ob die, die Riesen da sind, die mir, als wir angekommen sind, ein bisschen Alkohol zugeflößt haben, die mich quasi beim Clown erwischen wollten. Ja, du siehst in der Tat drei Goliaths, die dir mehr oder weniger bekannt vorkommen. Du schaffst es, sie anhand ihrer Tätowierung zu identifizieren. Scheinen so die Stammgäste des Etablissements zu sein, die da um einen großen Tisch gebeugt stehen und gerade mit dem Würfeln beschäftigt sind. Ab und zu fliegt eine Ohrfeige. ich würde mich gerne dazusetzen und ein kleines Pläuschen halten in Hindsight. Und so ein bisschen so, ich sag, ich setz mich dazu und sag, na Männer, wie gucken die mich an, erkennen die mich? Dein Gesicht war sehr präsent in dem Zentrum der Aufmerksamkeit in dieser Stadt in der letzten Zeit, also ja, definitiv. Ich muss ja gestehen, ich dachte, ich bin ein sehr fingerfertiger Mensch und meine kleine Missetat von vor ein paar Tagen bleibt ungeschehen, aber euch Luchsen konnte ich da nichts vormachen. Ich habe noch sehr schöne Erinnerungen an sämtliche Oberschenkelknochen, die es dann gab. Als du das sagst, hat man so... Und ich sehe, ihr seid hier fleißig am Würfeln. Ich dachte, wisst ihr, wir werden gleich abreisen, weiter unseres Weges ziehen. Würfeln wir doch eine Runde. Einer beugt sich zu dir runter. Ihr habt uns gerade erzählt, wie wir euch dabei erwischt haben, wie ihr uns bescheißen wolltet. Und jetzt kommt ihr her und ihr schlagt uns ein Spiel vor, bei dem ihr uns wahrscheinlich bescheißen wollt. Ich muss mir lachen, verknacken. Kleiner Mann, was meinst du, wie gut geht das hier für dich aus? Nein, nein, so war das gar nicht gemeint. Ich dachte nur, wisst ihr, es hat so schon angefangen und obwohl ihr mich erwischt habt, fand ich eure, ich nenne es mal liebevoll, Bestrafung sehr herzlich. Und ich dachte, es hat mit einem kleinen Trugspiel angefangen, dann kann es doch auch mit einem kleinen, mit einem ehrlichen Spiel aufhören. Gib mir einen Deception Check. Mmh, 14? Ja, zwei gucken sich an. So, ja, wenn er es gut meint. Und ich meine, er ist kein schlechter Verlierer. Und derjenige, der dich vorhin schon angesprochen hat, guck dich weiter an. Wir können gerne eine Abschiedsrunde spielen. Wenn du schummelst, breche ich dir die Hände. Das ist kein Problem. Und ich Okay, was setzt ihr? Wir haben eigentlich um Ohrfeigen gespielt, ehrlich gesagt, bisher. Ich glaube, wenn ich das verliere, bin ich tot. Wenn ich mir eure Hände so angucke. Okay, wisst ihr was? Ich bin jetzt euch quasi schuldig. Und ich greife an mein Rapier und löse einen wunderschönen Rubin, der dort gearbeitet ist. So, plink, und wieder in deinem Hinterkopf. Und ich lege ihn auf den Tisch und sage, wisst ihr, ich spiele einfach nur um euer Ansehen. Wenn ich verliere, gehört dieser Rubin euch. Und als du ihn da hinlegst, merkst du, so ein bisschen eingeatmet wird. Und das, ja. Nimm den in die Hand. Guckt ihn sich an. Nun, ich denke, ich kenne mich mit Steinen aus. Dieser scheint echt zu sein. Nun gut. Um die Ehre und um den Stein. Bitte gerne. Okay. Ja, und ihr würfelt und gib mir doch ein D4, ein D6 und ein D8. Ein D4, ein D6 und ein D8. Das ist ein dir bekanntes Spiel, das das ist nicht so gut. Von dem Barden Linus Benner erfunden wurde, um Würfelspiele in D&D zu erleichtern. Das ist eine 7. Oh Gott, ich sehe jetzt schon was. Oh Gott, ich sehe die 6 schon. Hebst du die Hand hoch. Braucht ein bisschen länger, als du gebraucht hast, um zusammenzuzählen. Aber ich bin nicht möglich. 13. Gentlemen, es hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Möge euch dieser Stein Glück auf euren Wegen bringen. Nun, ein einzelnes Spiel ist natürlich langweilig. Wie wäre es, könnt ihr noch was setzen? Und wenn ihr gewinnt, kriegt ihr den Stein zurück, und wenn wir gewinnen, kriegen wir das, was ihr nochmal gesetzt habt. Ich könnte eine Goldmünze drauflegen. Nun, wir sind zum Würfeln hier, und Würfeln um einen Preis macht natürlich noch viel mehr Spaß. Das Goldstück kann ich wohl entbehren. Jetzt werfe ich sie einzeln. Kann ich sie einzeln werfen? Klar. Bist du denn zu Miller? Oh, warte mal. Nee, ist ja kein Check. Zählt als nichts. Vor allem kein D20, mein Lieber. Ja, das ist gut. Oh, das ist eine 10. 11. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Gentlemen. Ja, nimm den Stein, klemmt ihn zwischen die Zähne, nimmt die Münze. Wenn ihr nochmal hier seid, fühlt euch frei. Sehr, sehr noch gerne. Mehr Gold bei uns zu lassen. Wisst ihr, dafür, dass ihr ein, seid ihr gar nicht so übel. Klopft ihr ein bisschen heftiger, als er müsste, auf die Schulter und dreht sich jetzt wieder von dir weg und trinkt. Und sie fangen wieder an zu würfeln und bam, er kriegt sofort eine rein. Fangen wieder an zu reden. Ich spring von meinem Hocker runter. Und flüster vor mich hin, sag 3 Tage. Und gehe mit so einem Grinsen aus der Schenke raus. Okay. Und du hörst jetzt irgendwie er prahlt. Habt ihr jemals einen solchen Rubin gesehen? Einfach nur durchs Würfeln gewonnen. Mir kann keiner was vormachen. Und ja. Schade, ich hab gerne eins gewählt. Fertron. Die Tür ist offen. Ihr seht Kong jetzt auf einem Thron sitzen, der aus den beiden anderen Thronen der Brüder zusammengezimmert wurde. Ja. Ein bisschen größer, um seiner bisschen größeren Gestalt Platz zu schaffen. Und ihr seht mehrere Gestalten jetzt um den Thron rumstehen, mit denen er am Reden ist. Scheint sich jetzt um so einen hastig zusammengerufenen Rat zu handeln, um zu gucken, wie jetzt die Stadt verwaltet wird. Du erkennst schmerzender Kopf durch Kälte, den Wachhauptmann der Firngarde. Und du erkennst ein paar Gnome, die du halt gesehen hast. Du siehst einen sehr alten Gnom, vorne übergebeugt, langer weißer Bart, ein großes Hörrohr, sich ans Ohr drückt. Spielt mit einem Goldstück. Genau. Als wärst du da! Und mehrere Menschen aus sowohl der Türergruppe des Ganzen als auch der Eisleute. Ja. Und stehen da und unterhalten sich so ein bisschen, wie es jetzt mit der Verwaltung weitergeht. Meinst du nicht, dass wir hier mit der Tür in die Angel fallen. Hast du eine Angel dabei? Richard greift in den Rucksack, also ich, eine Angel? Oder? Nein, ist, ja. Ah, und vielleicht wir bräuchten noch eine kleine Trommel. So, wir sind den ganzen Abend hier, meine Damen und Herren. Hallo? Entschuldigung? Wir sollten diese Tür wirklich reparieren. Ja, tut uns immer noch leid. Mhm. Nun, nachdem ihr die Tür meiner Ahnen entweiht habt, was kann ich für euch tun? Hey, es ist ja nicht so, als hätten wir dich aus 100 Jahren Gefangenschaft befreit oder so. Kommt näher. Winkt euch in den Kreis. Mir fällt es ein bisschen schwer, um was zu bitten, aber wir haben ja von Schneeflock erzählt und der Hungersnot da. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück. Wir haben ein Schiff gefunden, was uns eventuell dorthin tragen wird. Das letzte Schiff am Hafen. Und ich wollte um was bitten. Wir bräuchten Lebensmittel. Und eventuell bräuchte ich etwas Schmiergeld für dieses Schiff, damit es uns nach Gulhafen bringt. Wie viel Gold braucht ihr? Was meinst du, Talia? Wie viel Gold brauchen wir? Du siehst in seine großen, ehrlichen Augen, die dich taxieren. Ich muss wirklich, und das sage ich ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wie viel so eine Überfahrt kostet. Ich glaube so 150 Goldstücke. 150 Goldstücken könntest du dir ein Zimmer auf der Titanic leisten, nachdem sie wieder hochgebracht wurde und wieder aufgebaut wurde. Aber ich muss ja auch noch den Transport organisieren von Gulhafen nach Schneeflock. Gut, wenn ihr darüber so gut Bescheid wisst. Also das war gerade DM Leon Töle, der hier gesagt hat. Wie das mit Gold und Gold funktioniert. Sie den König an. Dann sage ich 50 Goldstücke. Wir müssen auch noch... Ich gerade 150 Goldstücke gesagt. Ja. Ich weiß es nicht, Shem. Ihr schmeißt hier mit Zahlen rum. Ich habe absolut kein Verhältnis zu Geld. Ich habe mein ganzes Leben lang arm. Ich habe mein erstes Goldstück gesehen, als ich mit euch rumgereist bin. Ja, stimmt. Das war... Also wir müssen nach Gulhafen und dann brauchen wir noch den Transport organisieren von Gulhafen nach Schneeflock. Also sage ich 150 Goldstücke. Ganz ehrlich, ich jetzt als Spieler keine Ahnung. Und der beugt sich nochmal zu euch runter. Ihr kriegt 200 pro Person. Okay. Sobald ihr mir eine Frage beantworten könnt. Ja. Seht ihr dieses Loch da in meinem Thron? Ja. Da war mal ein Stein drin. Okay. Ist das, wo der ist? Nee. Merkwürdig. Na gut. Nein, ihr... Er hat es uns Gott sei Dank nicht gezeigt. Ich muss nicht lügen. Ich weiß schon diesen Ding gar nicht. Ihr seid ehrliche Männer und ich weiß eure Zurückhaltung hinsichtlich der Summe zu schätzen. Ihr habt mich aus 100 Jahre Folter befreit und... Wir werden hier einiges an Gold brauchen für die nächste Zeit, doch ich denke, die Kammer meines Vaters ist gut gefüllt und nichts hält mich von weiteren Raubzügen Richtung Süden ab. Also, nein, Spaß. Ja. Hey, deshalb. Da ist ja dieses. Wo ist eigentlich dieses. Ja. Du erinnerst dich an das Zeichen der Allianz zwischen unseren. Ich kann mich gut erinnern. Danke. Und er klopft sich einmal auf die Brust und du siehst eine winzig kleine Kette, die ihm hier ein kleines Glutstück vor dem Hals hält. Also. Kommt, wann ist eure Abfahrt? Ich werde es mir nicht nehmen lassen, am Hafen zu stehen und euch zu winken. Ich denke heute Mittag. Sagen wir bei Sonnenuntergang? Ich dachte, unsere Abfahrt wäre heute Mittag. Na gut. Ich werde versuchen, bis dahin. Seht ihr, dann warten wir in dem Eisberg zusammengeskettet, eine Weile dauern, die da alle rauszuholen. Wir haben noch die Sitzung, in die ihr gerade reingeplatzt seid und eingeladen. Sorry. Deshalb. Tut mir übrigens leid. Was? Ist schon okay. Dann heute Abend. Ja, dann legen wir heute Abend. Dann. Nein, heute ich will Abend. Euch nicht in die Parade fahren. Ich meinte nur, es ist. Eine Parade? Nein. Dann heute Abend. Dann heute Abend? Ja. Dann Talia, der gerade auch von einer Hühnerkeule abgebissen hat, die er, wer weiß, wo hat. Nun. Heute Abend. Heute Abend? Mhm. Ihr sollt eure 200 Gold pro Person bekommen. Wundervoll. Ihr wisst, vielleicht könnt ihr Ausschau halten nach dem Stein. Ja. Also ich meine, ihr und eure Brüder sind die einzigen, die hier leben. Also, das Ding ist halt auch, genau, und ihr habt den 100 Jahre diesen Thron nicht mehr gesehen und jetzt... okay. Na gut. Vielleicht hat Karnin geklaut. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er das. Du hast einen Blutstein oder sowas. Wir haben sein Haus verbrannt, den könnt ihr in der Asche suchen. Vielleicht komme ich dazu. Nun, ich würde mich weiter gerne der Verwaltung meines Jarltums zuwenden. In der Zeit... Oh ja, Leute, lass mich stören. Wenn ihr so daran interessiert seid, lasst mich das mal angucken. Also, ich kenne mich ja damit aus. Während er einen zweiten Stein aus dem Thron. So, ja, und hier, wie man sieht, hier ist ein kleines Stück, wo ein Messer. Scheint nicht geschliffen zu sein, wirklich. Scheint einfach nur, du hast einen Edelstein und du haust alles, was nicht Edelstein ist, von ihm ab und packst ihn irgendwo rein. Wie ist der entfernt worden? Kann ich das sehen? Gib mir einen Investigation-Check. Bitte nicht. 22. Aua. Du siehst, Entschuldigung, 23. Du siehst Level 5, Baby. Einen winzigen Splitter, der vom Unliegenden, von der Fassung entfernt ist. Als hätte jemand einen spitzen Gegenstand in ganz, ganz schmale Grenze zwischen Thron und Stein einmal gemacht. Das ist auch ungefähr so, wie du da rangehen würdest, einen Stein aus einem Thron zu entfernen. Vielleicht sollten wir das zu unserer nächsten Aufgabe machen. Leider. Ich warne euch, sucht nicht nach dem Stein. Flieht. Ja, ja. Er flieht. So, so. Ja, muss, ist wohl gestohlen worden, ja. Du, kombiniere, was machst du? Außer du holst das Navigationsding. Ja. Du wirst von Tür zu Tür verwiesen. Mehrere Generalläden scheinen in solch spezialisierten Werkzeugen nicht... wie heißt es, bestückt zu sein. Allerdings kommst du schließlich vor einer Tür an, die dir bekannt vorkommen müsste, und zwar das Laboratorium von Archibald, dem Gnomerfinder, der haust und sehr verkatert im Dunkeln, nur in eine Schürze und sonst nichts. Du siehst von hinten seine prallen Hinterbacken, als du die Tür aufmachst. Klick, klick, klick, vorgebeugt vor seinem Ding steht. Archibald! Immer rein in die gute Stube. Ihr habt nicht zufällig irgendwo ein Navigationswerkzeug für mich? Ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie ein festes Lager habe, aber was wollt ihr? Ein Sextant oder so? Das kann ich zusammenhauen. Fernglas, Sextant. Fernglas, Sextant. Ihr seid doch auch Segler. Was brauchen wir noch? Ein Kompass. Ein Kompass! Ja, Kompass müsste ich noch irgendwo rumhaben und macht sich in der nächsten halben Stunde daran, aus eigentlich, denkst, Metallabfällen und das, was vom Schleifen von Linsen übrig ist und halt irgendwie kleinen Eisensplitter, dir tatsächlich alles zusammenzunieten, was du brauchst, um dich auf offene Meer zu zurechtzufinden und so weiter. Und er fragt nach einfach nur den Preis für die Materialien, was ungefähr 4 Goldstücke sind. Ja, locker. Ich dachte schon, ich müsste das klauen. Ja, gebe ich ihm. Komm, ich gebe ihm 5. Großzügig. Ja. Ich höre ein entferntes Räuspern in meinem Kopf. Ah, die Stimmen sind zurück. Dankeschön, dankeschön. Eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ihr wisst nicht zufällig, wo wir noch eine Karte finden könnten. Eine Karte? Wovon? Von den umliegenden Küsten. Damit wir durch diese Gewässer navigieren können. Das Kontor hat vor ungefähr 30, 40 Jahren geschlossen. Das waren die einzigen mit wirklichen Seekarten. Und nun Piraten und Schmuggler und so weiter hüten die eigenen Karten immer sehr. Das heißt, hier wird es schwer, was zu finden. Nun gut. Aber vielen Dank dafür. Und ich wackle mit dem Navigationstool. Wollt ihr noch einen modischen Lederbeutel, um das da drin zu verstauen? Danke, nein. Das. Ja. Er braucht dann einen modischen. Ich hänge das so unbeholfen an meinen Gürtel. Seid bitte vorsichtig damit. Ey, gib dir noch so ein Tuch, dass du es ein bisschen polieren kannst. Das ist gratis, aber bitte seid vorsichtig. Es ist mit viel Liebe gebaut. Innerhalb der letzten halben Stunde mit den Apfeln, die ich rumliegen hatte. Weiß zu schätzen. Und meine Freunde auch. Und dann würde ich nochmal ins Kontor von Lautrix. Okay. Ist noch irgendwas aufzufinden? Okay. Von ihm. Du nimmst an, dass er ein anderes Kontor meinte? Nur ja, ja, ja, ja. Ah, und es ist absolut nichts mehr. Alles, was noch da war, hat gebrannt mittlerweile. Und findest, wenn du wirklich, wirklich intensiv suchst, vielleicht noch zwei, drei Kupfermünzen, die irgendwie rumliegen und die in irgendeiner Ritze geblieben sind. Aber Papierschnipsel, sein Körper erst recht nicht. Das ist verschwunden. Nun ja. Wir haben ja ganz schöne Verwüstung angerichtet. Badia war das. Badia. Tut mir leid, dass ich anfangs zu euch etwas abweisend war. Ich bin neuen Menschen gegenüber nicht oft wohlgesonnen. Na, wenn sich das jetzt gelegt hat, ist doch alles gut. Ja, hat es. Und dann, ja, auf zum Hafen. Du klapperst im Marktviertel ein paar Stände ab und du findest ein paar Wurfspeere. Mhm. Kein Problem. Nicht Holz- und Eisenspitze, sondern eher ein bisschen primitiver, entweder mit Knochen oder mit Steinspitzen, aber würden denselben Schaden anrichten. Kann man anrichten. Mit umgehen. ja. Was muss ich bezahlen? Wie viele möchtest du denn? Fünf Stück. Fünf Stück? Na gut. Dafür zahlst du in der Tat 5 Silberstücke pro Ding. Das heißt, gib mir 2 Goldstücke und das alles ist okay. Alles klar. Kaffee oder Wasser? Gut. Perfekt. Wasser? Ja, Entschuldigung. Sehr gut. Ganz schön teuer für so ein bisschen Knochen und Stein. Ist mit viel Liebe gearbeitet. Mhm, verstehe schon. Seht ihr den Stoßzahn? Das ist meiner Großmutter. Die war Ork. Nun gut. Ich werde damit sicher irgendwas töten und dann schreibe ich euch einen Brief. Danke. Ich krieg nicht viele Briefe hier oben. Wie ist eure Adresse? Hä? Wie ist eure Adresse? Speerhannes auf dem Markt. Jaras. Speerhannes. Nun gut. Schönen Tag noch. Danke. Ich bin Hannes übrigens. Ach was. Mein Laden. Ist das der Bruder von Keulentorge? Der Keulentorge, der musste schließen. Ich würde am Hafen noch mal ein paar Leute anhauen, ob die nicht zufällig im Besitz einer Karte sind. Okay. Haben Nein, wir eine Karte tatsächlich scheint es so zu sein. Der Handelshafen Jaras hat zu. Seit da nur noch Gesetzlose und kleine Leute, die sich nicht aus dem Haus getraut haben, den Hafen bevölkert haben, ist so ein bisschen der Handel mit Jaras zum Erliegen gekommen. Das Einzige, was es halt noch gab, waren die aus Tyr. Tuilerie hat sich geweigert, Jaras anzufahren. Gulhafen hat sich nicht geweigert, hat weitergemacht. Aber die Karten, die praktisch die Strecke Gulhafen-Jaras abbilden würden, die habt ihr auf eurer Karte mit drauf. So. Ansonsten, ja, wie gesagt, die Leute, die hier waren und hier Handel getrieben haben, schienen eher darauf bedacht, dass die Routen, die sie benutzen, nicht besonders öffentlich gemacht werden. Also, leider nichts dergleichen, was irgendwie die umliegende Gegend zeigt. Ja. Aber haben wir nicht eine Karte auf dem Schiff vielleicht? Ihr habt durchaus eine Karte der Westküste von Thessalia, das, was ihr hauptsächlich abklappert, also Gulhafen, Tuilerie und das Heilige Reich im Süden. Deshalb, ja, durchaus. Wir haben eine Karte. Ja, sag das doch gleich. Ihr habt nicht gefragt. Habt ihr auch Navigationswerkzeug? Du bist gar nicht da. Du bist noch bei Sperrhannes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es machen. Der Witz entfaltet sich gleich von selbst. Okay. Muss man nicht nachhelfen. Na gut, ihr kommt alle wieder zusammen, trefft euch irgendwo in einem in der Gegend. Haben wir nicht gesagt, wir treffen uns am Schiff? Eurer Wahl. Vom Schiff. Ja. Und ja, ihr trefft euch vom Schiff. Jesus Christ, bleib hier. Es wird gewürfelt, ob du das Schiff findest. Ich würde gerne vorher meine Leute schon darauf vorbereiten, dass wir kommen. Wie du weißt, sind sämtliche Leute auf diesem Schiff Pantomim. Und sie waren sehr dankbar dafür. Du bist sehr dankbar dafür, dass sie sind sehr dankbar dafür, dass eine telepathisch begabte Dame jetzt an Bord ihres Schiffes ist. Das macht den ganzen Prozess ein bisschen einfacher. Aber ja, du trittst an Bord und klopfst höflich an und es wird dir geöffnet. Du trittst ein und du siehst den obersten Pantomim, Monsieur Mime. Wie er dasteht und dich erfreut anguckt, du stellst telepathisch zu ihm Kontakt her und teilst ihm das mit. Er nickt dir einmal zu, guckt dich an. Wie viel wollt ihr haben? 50? Okay. 100. 110. Zweimal 100. 200. 100. 20! Ja, ja, aber. 110? Guck dich nochmal fragend an. Wie viele? 6 mit mir. Nee, 6 ohne mich. 7 und ein Bär. Stimmt. 7 und ein Eisbär. 8, oder? Richard. Ach, Richard, ja. 8. Ach du dein Eisbär. Richard, das merkt man gar nicht. How could I forget about it? Und du hörst doch. Aber stell sicher, dass sie anklopfen. Alle einzeln? Alle einzeln. As it is tradition. Ja, und so findet ihr euch ein, so werdet ihr... Das Schiff hat eine Tür. Das Schiff hat natürlich eine Tür, aber es ist unsichtbar. Das war meine Frage, ja. Ja, ihr seht, wie... Müssen wir auch 4 Fragen beantworten? Ist euer Name. Ihr seht, wie die gesamte Mannschaft jetzt behende dabei ist. Das Zirkuszelt ist nicht aufgebaut, sondern ist einfach nur das weiße Segel gespannt. Und sie sehen auch alle mehr oder weniger gleich aus. Gestreifte Oberteile, weiß geschminkt. Manche haben hier eine Träne, manche haben hier ein Herz. Ich kenne jemanden, der hatte so viel Spaß auf diesem Schiff. schwarz geschminkte Lippen. Und sehr ruhig, sehr leise, aber auch sehr hektisch. Und immer mal wieder fällt jemandem irgendwas auf den Kopf und so. Aber es fällt natürlich nicht immer was auf den Kopf, sondern sie brechen einfach nie ihre Rolle. Es ist das schlimmste Schiff der Welt. Oh mein Gott. Und ja, ihr steht und ihr guckt euch das Schiff an und ihr seht, was darauf vor sich geht. Oh. Ich stelle mich vor so ein Meme und gucke ihm so zu, was er macht. Vor einem Meme. Du taggst deine Freunde auf ihm. Dann kann ich auf die weißen Streifen, kann ich meine Freunde. Und lasst uns nicht den Landweg nehmen, Talir. Wir wollen nach Ulhafen mit dem Schiff fahren, Talir. Also. Er ist gerade tatsächlich damit beschäftigt, die Segel zu hissen. Er tut also nicht nur so. Aber es gibt gerade keinen. Können die hören, was wir sagen? Oh ja. Okay. Wir können auch antworten, aber. Nur. Es gibt gerade keinen Pantomim, der... Ausdrucksart. Pantomim. Ja, doch, einer hämmert in die Luft gerade. Und zu dem gehe ich. Ich habe mal und von dem guck ich zu. Schulen gehört, wo man lernt, seinen Namen zu tanzen. So. Ganz begeistert. Und dann... Die wurden illegal gemacht. Sie wurden alle gejagt und getötet. Das sind Untergrundschulen. Ja, genau. Also, und dann frage ich ihn, ob er... Ich sag, kann man nicht... Lass dich nicht stören. Kannst du mir ein paar Fragen beantworten währenddessen? Ja und nein Fragen, natürlich, ganz einfach. ihr sprecht nicht, ne? So gar nicht. Aber ihr könntet. Aber ihr tut's nicht. Was würde passieren, wenn ein Pantomime hier ein Wort, ein Laut von sich gibt? Alle würden den auslachen. Das wäre echt blöd, ne? Er sucht nach seinem Hammer. Naja. Ja, lass dich nicht schon in deiner Arbeit. Und dann gehe ich ein Stück weg. Und dann... Und die Verwirrung wird groß. Und dann cast ich Prestidigitation, indem sein Ohr macht sein kleines Puff. Scheint aber keiner gemerkt zu haben. So, Kong sagte, dass er jedem von uns, der in der Befreiung Yaras eine Rolle gespielt hat, 200 Goldstücke geben möchte. Und Lebensmittel für Gulhafen. Schneefer. Ich werfe 10 Goldstücke in den Pott. Der als erstes nach diesem Gespräch auf diesem Schiff ein Wort verliert, ist raus. Der Letzte, der noch nicht gesprochen hat, gewinnt. Für die langweiligste Folge der Welt. Ich möchte mit allen telepathisch Kontakt aufnehmen und sie alle auslachen. Ich möchte Prestidigitation neben deren Ohrenkasten und Puff machen. Ich durchwühle meinen Beutel. Gib mir alle einen Constitution Saving Throw. Ich durchwühle meinen Beutel. Scheiße! Nur 9! Ja. Fimler darf Rieder reden. Dann bin ich raus. 16. Was ist dein DC? Jetzt 16. Okay. Du schaffst es, dich nicht zu erschrecken. erschreckt sich. Oh nein. Uppala. Oh nein. Ich habe aber nur ein Goldstück eingepackt. Okay. 18. Okay, auch du bleibst ruhig. Nein, ich hatte gar keine 10. Und du? Eine 10. Auch du erschreckst dich, leider. Aber du schaffst es telepathisch auszuatmen und dich zu erschrecken, deshalb. Ihr alle erschreckt euch nochmal, sie sich erschreckt. Kurze Frage. Ja. Hat Prestidigitation Vocal. Ein Vocal-Element? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Sehr wahrscheinlich. Das wäre tatsächlich fatal. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Doch, tatsächlich. Du hast auch verloren. VS, ja. Verbal and Somatic. Also. Allerdings würde ich dann sagen, dass du es wahrscheinlich gar nicht gemacht hättest. Also hättest du es trotzdem gemacht? Hättest du einfach nur, um Leute zu erschrecken? Oder nicht? Okay. Wieder teilen sich die Welten für einen Moment in einem Neo-Universum, womit ihr erschreckt und wir haben 5 Minuten verschwendet. In diesem Universum jedoch bleibt es ruhig. Also, und auch bist du noch im Spiel? Alle hier anwesenden Gestalten sind im Spiel. Im Pot sind wie viel Gold? Was hattet ihr gesagt? 10. Ja? Eins, zwei. Drei. Ich bin raus. Du kannst ich habe keine neuen. Ja, aber du hast 200 Goldstücke, die du bekommst heute Abend. Also 10 pro Person einfach. Ja, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80, Richard, mach auch mit. Convenient. 80 Goldstücke sind im Pott. Mhm. Der Erste, der redet, ist raus. Der Letzte, der noch da ist, kriegt 80 Goldstücke. Na gut. Hm. Aus der Stadtmitte stapft die große Gestalt Kongs. Shit! Ja, das ist super jetzt. Das wird so witzig. Okay. Aus der Stadtmitte schnappt euch Kong entgegen. Einen großen Sack über... Also eigentlich einen kleinen Sack. Für ihn, obwohl... Ein Sack in seiner Hand läuft euch entgegen. Ein bisschen Menge folgt ihm. Will wissen, was das nächste Spektakel ist. Vielleicht werden wieder ein paar Leute zusammengeschlagen. Man weiß es nicht. Vielleicht hat er vor, mit einer großen Eisenstange durchs Slavhafenviertel zu gehen und Gebäude kaputt zu machen. Stattdessen geht er weiter auf euch zu. Ihr seid jetzt im ehemaligen Slavhafen, am Slavhafen, in der Filmbay. Und es ist nicht mehr der Slavhafen, es ist jetzt einfach nur der Jarlhafenhafen. Und so seid ihr auf dem Schiff, auf der Danse Macabre, und seid umgeben von Pantomimen. Es sind ungefähr 80 Stück, die ein recht großes Schiff am Laufen halten. Und jetzt dem Publikum, das sich näher zuwinken, euch zeigen so ein bisschen, was auf dem Schiff alles so vor sich geht. Gerade dabei sind die große Zeltplane, die normalerweise das Schiff umspannt, wenn es zu einem Schiffszirkus auf dem Zirkusschiff gemacht wird, einzurollen und wetterfest zu machen. Und so tritt Kong auf euch zu und reicht einem einfach einmal den Sack über die Reling, lässt es nieder und ja, das ist ganz schön. Unsere Wege haben nur kurzzeitig sich überkreuzt. Doch ich bin sehr dankbar, euch kennengelernt zu haben. Ihr seid von einer, von einer Ernsthaftigkeit und einer inneren Stärke erfüllt. Und ja, es tut gut von euch allen einmal vielleicht noch letzte Worte des Abschieds zu hören, des Dankes und der Verbundenheit. Ich möchte ein Danke telepathisch aussprechen und dabei meine Lippen bewegen. Okay. Das nur er hört, aber... Auch ihr, wir kennen uns noch nicht so wirklich, aber ich bin sicher, ihr habt diesen Herren und der Dame und dem Bären bei ihrer Aufgabe geholfen. Und ich bin jedem von euch zum Dank verpflichtet. Und ganz Yaras ist euch zum Dank verpflichtet. Und Jun ist euch zum Dank verpflichtet. Wir alle haben unseren Glauben wiedergefunden und er redet und er redet und er redet. Ich hole ein kleines Stück Stoff raus aus meinem Material Bottle. Ich lade das Arkan auf, schmeiße es in die Luft und lasse ein kleines Feuerwerk entstehen. Okay. Das tust du. Versuchst du Leute damit zu erschrecken oder tust du es einfach? Ich mach das einfach so als Dank. Okay, piu! Und er so. Kleiner Arcana, halb Ork, halb Goblin. Du amüsierst mich. Und ich gehe an die Reling. Ich sehe, euch hat die bedrückte Stimmung auf die Stimmen geschlagen. Auch ich fühle mich tief verletzt von der ganzen Situation. Es wird mir wehtun, euch nicht mehr in meiner Stadt zu haben. Ich gehe an die Reling. Ja. Bedeute ihm. Und wenn er dann so auf meiner Höhe ist, klopfe ich ihm so leicht auf die Schulter. Er klopft dir auch auf die Schulter. Sanft es geht. Nun denn, das heißt Abschied. Ich werde das Bündnis, das wir geschlagen haben, nicht vergessen. Und ich hoffe, das werdet auch ihr nicht tun. Sollte eines Tages der Tag kommen, wo wir uns gemeinsam einer Bedrohung stellen müssen, könnt ihr auf mich zählen. Und ihr seid jederzeit in Yarrast willkommen. Auch wenn mich eure Stille verwirrt, aber ihr seid anscheinend eher Männer und Frauen der Tat. Und Bären. Deshalb fängt er jetzt an, das Schiff zu schütteln. Langsam in den Sonnenuntergang. Das ist doch komplett vertaut, der ganze Kai. Seile reißen. Pantomim. Er hört nichts. Seine Augen tränen. Er sieht auch fast nichts und schiebt euch jetzt langsam. Dreht euch noch einmal und pustet noch einmal entgegen. Ihr müsst euch alle kurz festhalten, während sein Atem, der eisige Frostatem des riesigen, größten Frostriesens, den ihr jemals gesehen habt, euch langsam die Firnbei hinabträgt, die Segel sich füllen. Ein Pantomime am Kai steht. Anscheinend vergessen wurde. Und er sich mit einem imaginären Taschentuch eine imaginäre Träne aus den Augen wischt. Und ja, ihr Yarrast hinter euch lasst. Und Richtung Gulhafenkurs und Segel setzt. An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. Ich versuche, das, was geschehen ist, zu verdauen. Und wir bereiten uns auf unsere Rolle vor. Sollte wir auch tun. Auf bis, eine sehr langweilige bis gleich, wir sehen uns in einer Viertelstunde. Es ist jetzt 19.36 Uhr. Macht daraus, was ihr wollt. Ich kann nicht addieren. Bis gleich. 19 Uhr. Kennt ihr dieses Steve Buscemi-Meme? Hello, fellow kids, what are you doing? Hallo, wir sind wieder da, wir reden über Memes. Ja, ich muss einmal kurz die Haselnuss runterschlucken. Sekunde. So, einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer, die diese wundervolle Folge weiterverfolgen. Wir befinden uns auf einem Schiff voller Pantomimen auf der Danse Macabre und alle Spieler haben untereinander eine Wette abgeschlossen, dass derjenige, der als erstes, also im Charakter redet, verliert. Und der Gewinner bekommt 80 Goldstücke, was ein nicht niedrige Summe ist, in dem Feld, in dem sie sich gerade befinden, geldtechnisch. Ja... Wir befinden uns auf dem Weg nach Gulhafen. Wir haben ungefähr eine Tagesreise per Schiff vor uns. Und es ist jetzt gerade Sonnenuntergang und ihr werdet gerade entlassen auf die weite See hinaus. Ein einzelner, zurückgelassener Mime winkt traurig hinterher. Der Rest steht da und wischt sich mit imaginären Taschentüchern. Imaginäre Tränen aus den Händen, aus den Augen. Und ich setz mir an die Karte und navigiere. Okay. Ich setze einen Kurs. Du schiebst den eigentlichen Navigator des Schiffes beiseite, aber er ist zu dünn, um sich dir zu widersetzen und seine lautlosen Proteste prallen an dir ab. Wie groß ist die Karte? Und die Karte ist ungefähr tischgroß, würde ich sagen. Tisch groß? Tischgroß. Wie viel Platz ist ungefähr so an den Seiten davon, bevor es zu dem eigentlichen juicy Kartenteil geht? Null. Okay. Und ja, du nimmst den Sextanten und spielst Pointy Leg Man auf der Karte. Ja. Und nimmst den Zirkel, hältst ihn gegen die Sonne. Ja, genau. Und nein. Gib mir einen Navigation-Check. Mit Advantage, weil du dich auf offenem Meer befindest und du ein Segler bist. Oh Gott. Oh Gott, ich würfel heute solche Grütze. Natural one. Er macht das tatsächlich, ja? Eine 2. Verarscht mich. Kommt noch irgendwas drauf? Nee, oder? Navigation, das müsste. Ich habe gerade keinen Dings vor mir, das müsste Intelligence sein. Navigation gibt's gar nicht mehr. Mhm. Ach, voll traurig. Dann pack deinen Intelligence Modifier drauf oder drunter. Wow, dann sind wir bei 3. Okay. Aber hast du nicht sowas wie Proficiency mit Navigation Tools oder so ein Scheiß? Eigentlich schon. Dramatische Pause. Also 8. Deswegen war es ja Advantage. Oder? 9. Achso. Was denn? Ah, okay. Nee, was stimmt. Egal. Proficient Band? Ich mache jetzt keine Regel. Sorry. Die stummen Proteste des eigentlichen Navigators verklingen, als du die Kommandos lautlos an den Steuermann weitergibst und er dich anguckt. Er sieht den Navigator in der Ecke sitzen, die Hände ein bisschen vor seinem Gesicht, um die Schminke nicht zu verwischen. Und wie einfach. Und der Steuermann guckt dich an. Momo. Telepathisch. Er hat einen echten Kompass. Der guckt auf den imaginären Kompass in seiner Hand, klappt ihm zu. Reißt das Steuer rum, einmal rum, als der Kurs geändert wird. Und ja. Yay! Ich hab doch gesagt, ich fahre mit dem anderen Schiff. In 10 Minuten sind wir wieder in Jahr. Ich muss einen meiner Wurfspeere nehmen. Mhm. Und von hinten so casual auf Finnen zuschreiten und dann einmal zerfliegen. In seinen Aschibubelech geben. Okay. Gib mir einen Attack Roll. Mit Advantage. Obwohl, gib mir erst einen Stealth Roll. Willst du dich an ihn anschleichen oder willst du einfach im Casual vorbeigehen, auf ihn pieken? Ja, also ich will so, er steht ruhig zu mir, ich laufe einfach so casual vorbei. Das ist ein Schiff, da sind wahrscheinlich okay. Mehrere Leute unterwegs. Ja, gib mir einen Angriff mit Advantage. Okay. Die plus 3 ist tatsächlich falsch, weil ich glaube, ich proficient. Wenn ich Proficiency auf die habe, was ich haben sollte, dann ist eine 21. Das trifft. Gib mir deinen Schaden. Also ich versuche es nicht zu hart zu machen. Gib mir deinen Schaden. 5. Okay. Du kriegst 5 Schadenspunkte, als sich in deine Po-Backen die scharfe Spitze eines Wurfspeeres bohrt. Gib mir einen Constitution Saving Throw. Achso. 14. Okay. Ist über dem erlittenen Schaden, beziehungsweise ich mache das als Constitution, also als Concentration Checks, so sprich 10 oder die Hälfte des Schadens, was höher ist. Ist über 10. Also du behältst die Concentration darauf, ruhig zu sein. So. Jetzt kurz, kann ich genau in dem Moment, bevor sich umdreht, dann schnell den Speer wegstecken und dann einfach nur oben mit den Händen dastehen. Ja. Ja, du drehst dich um, der steht da. Nein, ich dreh mich noch nicht um. Blut im Hintern, achso, geht da rein. Ich sacke in mir zusammen und krame meinen Kazoo aus der Tasche. Mhm. Stecke mir das in den Mund und ich renne weg. Und dreh mich blitzschnell um und tröte ihm einfach ins Gesicht. Dem Moment, wo du dich nach unten wendest, dreht sich Talir schon zur Seite und fängt an wegzurennen. Du drehst dich um. Und guckst dich um und du siehst nur noch den Rücken von Talia, der breiter ist, als du seinen Rücken das letzte Mal gesehen hast. Wegzurennen. Warum habe ich keine Reaction auf meinen Pizza? Auf seinen Pizza? Hast du eine Reaction, mit der du. Erkläre ich dir später, mein Junge. Ich möchte an dieser Stelle kurz mal anmerken: Das ist ein Geräusch, das du da produziert hast, ne? Mit deinem Kazoo. Das Kazoo hat das Geräusch gemacht. Er hat gesagt, sprechen. Könnt jetzt zu dem Pantomim gehen, der eine imaginäre Krawatte trägt und im imaginären Gerichtssaal Pantomim in imaginären Gerichtsprozessen vertritt. Das tue ich. Ich mache mich auf die Suche nach einer... Okay, schön, ja. Ich mache mich auf die Suche nach einer Küche und würde gerne was zu essen zubereiten. Okay. Gehst in die Küche. Auch du scherst dich einfach nicht darum. So. Und ja, vor dir stehen Töpfe, vor dir steht Gewürz, vor dir steht alles, was du brauchst. Stehen echte Töpfe? Ja, tatsächlich. Echte Gewürze? Mhm. Schade. Allerdings, jetzt wo du genauer hinguckst, der Salzspender ist leer. Das ist okay, ich habe selber Salz dabei. Ich würde gern was so richtig, richtig schön scharfes machen. Ich wusste es. ja, du guckst dich um und du findest eingemachte Schoten, Feuerschoten aus dem Süden. Und ja, gib mir einen Performance-Check. Also willst du, dass es trotzdem gut ist oder sagst du einfach, fuck it? Nee, es soll schon trotzdem noch gut sein. Okay, dann Performance-Check. Wie sieht die Rüstung aus, die Lucien trägt? Metallen. 25. Okay. Ja, ich weiß. Krasses Gericht. So. Ja, südliche Küche. Sehr scharf, aber die Leute, die es zu schätzen wissen, würden es sehr lecker finden. Es ist die Frage, ob es ist halt wie, wenn du richtig, richtig gutes Thai-Curry isst, ist die Frage, wie viel Gutheit du noch schmeckst, während deine Zunge schmilzt. Exakt, so soll es sein. Perfekt. Das ist dir gelungen. Wie viele Portionen? 8. Noch eine für Bobby oben drauf. Laira hat übrigens auch eingewilligt und spielt mit. Ja, damit sind es 8. Ich fange an, den Tisch zu decken und dann suche ich langsam mal die Leute zusammen. Während er kocht, da unten, möchte ich mich gerne in eine. Es ist ja wahrscheinlich Wind und Segel. Ja, ja. Auch wenn es, wenn nichts gesagt wird. Versuche ich mich so in so einer Ecke zu drücken und möglichst unauffällig meine unsichtbare Mage-Hand erscheinen zu lassen. Ja, du findest eine ruhige Ecke an Bord. Ich mach sie unsichtbar und dann gehe ich damit so, in, dass ich in Reichweite von Fimla bin. Der, ist der gerade am Steuerrad oder der? Möchtest du am Steuerrad stehen und den Kurs überwachen oder möchtest du in der Karte sein und Point Wie spät ist es? Es ist jetzt ungefähr 19 Uhr. Obwohl, nee, die Sonne geht ein bisschen früher. 18 Uhr. Dann, ja, so bei Sonnenuntergang würde ich mich gerne ins Kränennest setzen. Dann, Sonnenuntergang ist vorbei. Okay, er ist oben im Kränennest. Verdammt. wer ist noch da unten? Alle anderen. Er ist in der Schiffsküche und ist am Werkeln. Das passiert ungefähr zeitgleich. Du, was machst du gerade? Ich ziehe mich einfach in die dunkelste Ecke dieses Schiffs zurück. Okay. Dann plottest ganz klar. Richard. Ich will mir so nur dieses leicht glänzende Sonnensymbol im Mondschein auf zwei Hände zu sehen. So. Richard macht ein Nickerchen neben Bobby. Laira sitzt einfach an der Reling, hält so ein bisschen das Zepter in der Hand, spielt ein bisschen damit und guckt sich um. Und ja, was machst du? Ich würde gerne in meinen Wahrsager-Waggon gehen. Okay. Riech ich was? Ja, da steht da an Bord. Riech ich, was gekocht wird? Do you smell what the... What the Paladin is cooking? Na gut. Ja, gib mir noch einen Perception-Check. Aber mit Disadvantage, weil riechen nicht dein Hauptsinn. Aber er ist auch da, ja? Alle sind an Bord und wuseln umher, sagen wir mal so. Ja, dann drücke ich mich mal so... 30 Fuß Entfernung von... Perception wolltest du, ne? Obwohl, was ist dein Passive Perception Wert? 11. Dann nicht wirklich, weil hätte er jetzt nicht gesagt, dass er was Scharfes kocht, hättest du nicht aktiv danach gesucht. Das heißt, es ist eher so, was dir passiv... Es riecht nach Essen, aber... Lecker? Du bist gewohnt, dass Lucien kocht. Ich drück mich dann so in ungefähr 30 Fuß Entfernung von dem guten Finnen rum. Ja. Und dann schicke ich die Mage-Hand drüber zu ihm. Oh nein. Mit ordentlich Druck. Okay. Gib mir ein Sleight of Hand Check. Okay. Hältst du? Nö. Sag ich jetzt mal. Es ist eine 17. Okay. Ja. Du merkst, wie deine Balls gefondelt werden. nicht besonders zärtlich. Gib mir einen Constitution Saving Throw. Das ist eine 14. Und du guckst dich um, ob dich jemand gehört hat. Und du siehst drei schockierte Pantomimen, die dich angucken. Und du siehst in Shams triumphierendes Gesicht, als du einen Laut von dir gibst. Aber ich habe nicht gesprochen. Als deine Balls gefondelt werden. Das ist alles, was du von dir gibst. So. Bin ich da ungefähr in der Nähe? Sure. Schreibe auf einen Zettel. Du mieser Wichser, wenn wir das nur mit Reden machen, dann wird keiner von uns das jemals machen. Du hast verloren, find dich damit ab. Siehst du, wie Talia wütend auf dieses Blatt mit Papier. Dann reiche ich es ihm und dann gehe ich, du hast gesagt, Richard legt sich schlafen? Richard legt sich schlafen neben Bobby. Okay, schläft euch schon? Ja. Ich gehe zu ihm hin, oder? Ich? Dann gehe ich zu seinem Rucksack und nehme mir das Burglar-Pack raus und 1000 Kugellager, die da drin sind. Ich stecke sie mir in die Tasche und dann gehe ich zurück. Okay. Ja. Ich nehme das Stück Papier, gucke mir das an, muss grinsen und schreibe auf die Rückseite: Du hast die Regeln aufgestellt. Und ein mit geschlossenen Lippen ist kein Wort. Und dann gehe ich zu ihm rüber, gebe ihm das und cast Invisibility auf mich. Hier wird ein weiteres Papier ausgehändigt. Er guckt dich an, zuckt mit den Schultern und wird unsichtbar. Das Zell ist Burble. Nein, ist er nicht. Muss mich berühren. Es steht trotzdem bei den Components und nicht. Ja, ich gucke das. Ich gucke nach. Ich gucke nach. Ich gucke nach. Ich. Als richtende Instanz. Gucke ich tue nachgucken. Wir gucken alle gerade nach. Danke, lieber Zuschauer, wir gucken alle gerade nach. VSM. Tja, aber da du steht hast es schon das zweite Mal verkackt, diesmal bist du raus. Diesmal bist du raus, du hast schon das zweite Mal. Unsichtbarkeit. Da steht aber nur, ich muss es berühren. Ja, nein, hier, Components. Wir reden doch mal in Ruhe, was mit Zaubern ist und dass man immer seine Zaubertexte lernen und lesen muss. Also an dieser Stelle spricht Finnen, summt eine kurze Unsichtbarkeitsmelodie, verschwindet und ihr hört tap, tap, tap, grübeln. Nein! Und ja, und Finnen, aus der Unsichtbarkeit rufe ich noch, wer seine Mitmenschen verletzen muss mit spitzen Gegenständen, bei so einem Spiel will ich gar nicht gewinnen. Ich gucke ihm hinterher. Du Bastard. Mit blutendem Hintern und gebrochenem Stolz rumpelt Finnen. Blauen Bällen. Ja, genau. Und ein bisschen Hashtag MeToo rumpelt Finnen zurück in die Dunkelheit. Die Menschheit ist ja immer noch da. Allerdings. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe eher so auf Reißzwecke als auf Speer in der Hand. Die Menschheit ist ja immer noch da. The game is still on. Und ja. Ihr habt jetzt einen wütenden, unsichtbaren Kobold an Bord. Der kein Kobold ist, aber halt. Das Essen ist fertig, ne? Er ist auch noch bei mir in der Umgebung, ne? Wer ist er? Der gute Talier. Sure, ihr wart gerade im selben Raum. Während ich in Richtung Essen gehe. Ja, alles klar. Ich sah mal die halbe Hand und werf einfach einmal so unauffällig. Sagen wir 200 Kugellager auf das. Während er sich von mir wegbewegt. Kriegt er den guten alten Kota-Spezial mit der Mailchain? Oh, jeez. Der Testi Molesti. gib mir einen erneuten Sleight of Handshake. 27. Merke ich, dass er. Du merkst, dass er hinter dir herkommt. Und du bist gerade ein bisschen darauf fixiert, die Hand. Deshalb gib du mir bitte einen Dexterity Saving Throw, okay. als du auf 200 kleine Kügelchen triffst. Ja. Und du gibst mir einen Constitution Saving Throw. 21. Okay. Kurze Frage, krieg ich darauf Advantage, wenn ich Warcaster bin? Ja. Constitution Save. Mhm. Der erste ist eine 20. Hm. Und der zweite ist eine 21. Auch du spürst jetzt einen ätherischen Finger in deinem realen Po-Loch. Das ist eine kurze Sekunde. Und du lässt ein lautes raus, als du dir auf den Mund packst, drei weitere schockierte Pantomimen. Einen richten Zeigefinger auf dich. Richten. Du spürst nur ein unsichtbares Klopfen auf deine Schulter. Und außerdem spürst du ein Kitzeln an deinem No-No-Place. Und dann lasse ich sie verschwinden. Es verschwindet wieder. Du hast dich gerade in mehreren Ländern Thessalias der sexuellen Belästigung strafbar gemacht. Aber ansonsten, ja. Es wird bestimmt. Ich muss noch einen Moment überlegen. Jetzt dieselbe Aktion bringen wie er oder ob ich fair bin. Nein. Ich stehe immer nur so, klopfe ihm nur auf die Schulter. Ich flüstere ein leises, du wurdest gepickt. Hat der und zuckt ein weiteres Mal nach dem Speer. Und so. Na gut, ich bin ein guter Verlierer. Es ist angerichtet. ihr habt einen Raum für euch bekommen. Ein paar Pantomimen haben versucht, dich danach zu fragen, ob sie mitessen dürfen, aber du hast sie eiskalt ignoriert. Und sie waren beeindruckt von deiner. Weißt du, du hast unsichtbare Welle errichtet, ohne es pantomimisch darstellen zu müssen. Und sie respektieren sowas. Immer mal wieder klopft jemand gegen die unsichtbare Tür in dem Türrahmen. Aber du ignorierst es einfach. Als deine Kameraden da durchtreten, anscheinend nicht mehr realisieren, dass da eine Tür normalerweise wäre. Ich klopfe. Als Buddy anklopft. Lucien sie reinbittet und Bardia durch die Tür schreitet. Ja. Ich bleibe weiterhin im Krähennest und halte Ausschau. Nach ich meine, die Tür ist jetzt offen, so. Bardia hat sie geöffnet, als sie eingetreten ist, und ihr alle nehmt an der Tafel Platz. Es gibt keine Stühle, es gibt nur einen Tisch. Und, ich tue so, als würde ich mich auf den Stuhl setzen. Mhm. Ich stehe mal und gucke mir das so an. Immer noch unsichtbar. Natürlich. Gut. Und Talir, isst du mit? Oder schmollst du? Ich esse mit. Talir macht jetzt Frusthindern. Ich möchte mich an dieser Stelle darauf. Sexy Kleriker darauf in ihrer Gegend. Das ist ja schon einmal mit einer Natural One viel zu scharfes Essen gemacht, weil ich sehr gut abkonnte. Deshalb glaube ich, Talir hat einen Geschmack dafür. Okay, und so nehmen diejenigen, die an dem Essen teilnehmen, isst du mit oder bist du nur in den Schatten? Und ich plotte. Ich mach das jetzt. Meine Ehre gebietet mir auch, selbst mitzuessen. Okay. Ich nehme das als Prüfung. Okay, drei Leute, vier Leute mit Talir zusammen nehmen am. Und Laira isst natürlich auch mit. Nehmen Platz und gehen in die Hocke und bleiben da, tun so, als ob sie. Oh nein, oh Gott. Und ja. Oh, aber wir wollen ja auf diesem Schiff mitfahren. Ja, brauchst du von mir was von uns? Constitution Saving Throw. Alle von euch bitte ein Constitution Saving Throw gegen seinen Spell DC. Obwohl, wir nehmen 8 plus Proficiency plus dein Performance Dings. Bonus. Das ist als DC. Mein Spell DC. Ist es das? Ja. Oh, wow. Ja, weil ich auch Charisma Performance. Okay. Ja, gut. Also gegen die 15. Okay. Dadurch, dass er aber 25 gewürfelt hat. Na, obwohl, jetzt sind 15, das ist fair. Es ist sehr scharfes Essen. Habe ich Advantage, weil ich weiß, was mich erwartet? Ja. Weil ich auch schon abgeschmeckt habe. Hast du tatsächlich. So. Allerdings werf du mit deiner Passive Perception von over 9000, du schnüffelst einmal, du merkst, wie deine Nasenhaare für einen kurzen Moment anfangen zu brennen, bis sie durch den Luftzug wieder gelöscht werden. Dann lasse ich mir noch einen Moment Zeit. Okay, auch du hast Advantage auf den Save, weil du weißt, worauf du dich einlässt. 20 nicht natural. Okay. 20 natural. 20 nicht natural. 18. Okay. Wie eine Horde Stone Cold Killer. Okay. Und, esst ihr das Chili. Während, dann gucke ich Shaman und ich sage, leckeres Essen, Shaman, ha? Ist das nicht lecker? Möchtest du mir sagen, wie lecker das ist? Und dann cast ich Command auf ihn. Wisdom save? Ja. Ein Wisdom save. Oh, geil, gut. Der gefällt mir. Ei, Karamba. 6. Du möchtest ihm wirklich gerne sagen, echt? Wie lecker wirklich? Das ist. Ja, du möchtest ihm sagen, wie lecker das ist. Ja, dann werde ich das wahrscheinlich auch tun. Ne? Mann, wirklich gut. Ne? Ja. Und die Temperatur im Raum fällt ein wenig. Als Cem eine Träne aus dem Auge, du einfach nicht aufhören kannst, als ihm zu versichern, dass dieses Essen wirklich, in der Tat sehr lecker ist. Talia, das Essen ist wirklich lecker. Wie sitzen die da? Wirklich gut, gut. Also am Kopfende sitzt Lucien, der Koch, auf einer Seite sitzen die beiden Mädels zusammen. Ich wusste es, als du aufs Handy geguckt hast, ey, ich wusste es. Und auf der anderen Seite sitzen Talia und Shep. Sitzen Lucien und Bardia nebeneinander? Kein schlechter Verlierer, aber ich bin auch kein Bardia sitzt dabei. Neben Laira. Okay. Nein, der war super, der war geil. Dann gehe ich zu Lucien. Mhm. Ich gehe zu Lucien. Okay. Und Lucien ins Ohr, nimm nochmal eine richtige Gabel. Und stoß ihm einfach die Schüssel ins Gesicht. Okay, ein Luftzug. Witters Böses ist in der Luft, als deine Schüssel dir entgegenfliegt und sich die geballte Schärfe, die du reingetrieben hast, mit der Kraft, die nur ein Paladin, der auch Koch ist, aufbringen kann, sich in deinem Gesicht, in sämtliche Schleimhäute, die sich dort befinden, in deine Nase, in deinen Mund, der eh schon on fire ist. Du schaffst es nur, es zu unterdrücken und schließlich auch in deine Augen. Ja, gib mir einen Constitution Savings Throw. Nein, ich hab's fuck. Also, wenn ich weiß, was ich gekocht habe, das kann ich nicht mehr. Okay. Und ja, das passiert. Willen! Wo bist du? Du bist blinded. Okay. Für immer. Oh Gott sei Dank, können wir wieder sprechen. Meine Fresse. Ja, das war keine Action, oder? War es eine Action? Das war eine Action, klar. Sind wir jetzt in der Initiative, oder? Nein, sind nicht in der Initiative. Ich muss sagen, ich habe jetzt einmal den Wettkampf wichtig, eingegriffen, ich werde es kein zweites Mal. Hat das, nee, ob es einfach nur meine Invisibility gebrochen ist? Ach so, nö, hat's nicht. Fimla ist noch drin. Fimla und Bardia ist noch drin. Fimla, Bardia und Laira. Und Richard. Und Richard. Laira gewinnt halt alle. Aber alle sie vergessen. Alle sie vergessen. Ja, ich habe auch überlegt, aber das mache ich nicht mit der Mage-Hand. Das mache ich nicht. Ich schleich rüber zu Shem und sag, wenn der Command Cast nicht gekommen wäre, hättest du diese Portion gehabt. Für die Mage-Hand. Glück. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich muss sagen, wäre an der Seite von der Seekarte mehr Platz gewesen, wäre ich halt einfach so casual neben Fimler gekommen, hätte meine Zünderbüchse rausgeholt und einfach die Karte angezündet. Und so esst ihr und so scherzt ihr und so spielt ihr mit eurem Leben. Und Fimler sieht jetzt am Horizont eine Art Insel, als ihr weiter Richtung Norden voransegelt. Ist immer noch Nacht? Wo ist denn meine Karte? Wieso immer noch? Also. Ich hatte hier doch. Ja. Okay. Oder was meinst du? Entschuldigung. Weil es halt dunkel ist, sieht er es nicht, oder? Achso, ja, wir nehmen mal die Frage, aber wenn er es sieht, ist immer noch Nacht. In der Tat, das geschieht. Ist das etwa. Du siehst Ruinen, du siehst merkwürdig verdrehte Architektur, du siehst einen grünlichen Schimmer, der über allem liegt. Der Mond ist hinter Wolken verschwunden, die Sterne sind kaum zu sehen und trotzdem bist du durchaus in der Lage, obwohl es immer noch Nacht ist, die Umrisse dieser Insel zu erkennen. Und ihr scheint relativ straight, dadurch, dass ihr Richtung Norden gesegelt seid, durch Fimlers erbärmliche Entschuldigung für einen Navigation-Check. Richtung Norden gesegelt seid. Oh, Richtung der Insel Yogg-Wohul, die sich nun in unmittelbarer Distanz von euch befindet, noch ungefähr 2 Seemeilen entfernt. Dass ich das gerade nicht sehe. Guck auf meinen Kompass, der immer noch Norden anzeigt und merke, dass irgendwas stimmt nicht. Und dann sprinte ich so schnell es geht runter zum eigentlichen Navigator und weck ihn auf, zeig ihm den Kompass. Er holt seinen eigenen Kompass hervor. Und und sprintet los und du würdest ein Gespräch hören, aber du hörst kein Gespräch. Als er nach oben rennt, zum Steuermann geht, ihm auf die Schulter tippt, ihm eine runterhaut, auf seinen Kompass zeigt, der Steuermann auf den Kompass zeigt und der Steuermann einmal das Steuerkreuz umdreht und sich das ganze Schiff jetzt in die Wand legt, wenn das richtig ist. Oder was ja, sind Wanden? Ja, ja. Und das dreht sich. Das Schiff dreht. Lass mal. Es macht einen guten. Das machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal. Machen wir einen kleinen Nautikurs. Ich gehe zum Mart und zeig ihm hier. Die Segel einholen! Und mehrere Pantomimen, die dich umgeben, wirken dich schockiert an, als du einen weiteren Blick zurücksiehst und jetzt durch den grünlich leuchtenden Nebel ein Segel siehst. Du siehst auf dem Segel Augen. Du siehst grünliche Blitze, die das Ganze umzucken. Du siehst oben eine zerrissene Flagge, die du erkennst. Es scheinen die Reste zu sein von einer Flagge, die ihr gehisst habt, kurz bevor ihr davor gewesen seid, ein Schiff zu entern. Du siehst eine Faust, du siehst mehrere Ketten, die dann runter sind. Du siehst Blut, das an der Hand runterläuft. Und dieses enorme Segel, das jetzt bemalt ist mit merkwürdigen Mustern, merkwürdigen Symbolen, bohrt sich langsam aus diesem grünlich schimmernden Nebel, der die ganze Insel umgibt. Und langsam, aber sicher bewegt sich in eure Richtung. Ich habe irgendeinem der Pantomimen gesagt, dass er meine Crew holen soll. Mhm. Kommt. Ja, okay, ja, ich kann ja widersprechen. Komm. Ich sehe das, ich komme mal mit. Und ja, ihr rennt an Deck und seht einen recht aufgelösten Firma. Bin ich noch blinded? Nein. Oh, Gott sei Dank. Da. Seht okay, doch. Okay, du bist erstmal raus. Alles klar. Was ist denn da? Auch du siehst die mit okkulten Symbolen, Augenmustern bemalten Segel, die durch. Am Horizont aus dem wabernden Nebel hervortreten. Oh, shit. Ist das dieses Schiff, von dem du erzählt hast? Mm. Ist das dieses Schiff, von dem der Maulwurf erzählt hat? Mhm. Oh, scheiße. Warum segeln wir doch auf die zu? Vielleicht habe ich mich ein bisschen verrechnet mit dem Kurs, aber okay. Nur ein ganz kleines bisschen. Vielleicht sollten wir alle unter Deck gehen. Anscheinend die haben seltsame uns schon, Sachen, wenn man das Schiff sieht. Die haben uns schon gesehen, keine Sorge. Ja, aber vielleicht sollten wir... Gibt's hier Kanonen oder sowas? Gibt's hier irgendwelche Verteidigungs... Bei dir... Warte! Habt ihr Waffen? Oh, shit. Ich glaube, das funktioniert nicht, Talia. Aber wir wollten das ja unbedingt. Okay. Wo sind die anderen? Wo ist Badia? Wo ist Laira? Wo ist alle mitgekommen. Steht an Deck. Okay, shit. Ja. Was, wie habt ihr, seid rübergesprungen und habt alle abgemurkst, ja? Ja. Ja, dann macht euch doch mal darauf bereit, dieses Schiff zu verteidigen. Aber ihr sagt ja doch, das Schiff kann brennen. Es kann durch brennende Schiffe durchfahren, das kann es. Aber selbst brennen nicht, nein. Versuch's einfach. Wie viele Wege gibt es unterwegs? Du hast doch das Haus so angezündet, dass du von außen da... Und dann war das innen drin, ne? Ja. Achso, ja gut, eine Sache noch. Bobby, du traurige Entschuldigung eines Eisbären. Vielleicht sollst du lieber unter Deck gehen. Bobby scheint dich nicht zu verstehen. Ich glaube nicht, dass wir eine... Es geht bei der Sache mehr um mich als um ihn. Ich glaube nicht, dass wir eine große Chance haben, dem Schiff jetzt noch zu entkommen, da es uns... entdeckt hat. Hat es uns entdeckt? Ja, deswegen machen wir uns hier auch alle kampfbereit. Gib mir einen Perception-Check. Kann ich sehen, ob die auf uns zufahren? Mhm. Wie weit ist es denn noch entfernt? 12. Willst du auch einen Perception-Check machen? Ja, wie weit? Ja. Du siehst es so wie er am Anfang. Ein, zwei Seemeilen entfernt. Bist nicht besonders gut, Entfernung auf See abzuschätzen. Du hingegen erkennst... Handys aus. Es scheint nicht direkt auf euch zuzusteuern. Es hat sich im Moment erstmal nur aus dem Nebel geschält und scheint in eine ähnliche Richtung wie ihr zu segeln. Merkst aber, es ist nicht auf euch ausgerichtet. Es scheint euch noch nicht direkt gesehen zu haben. Also, hat es uns gesehen? Es scheint uns noch nicht entdeckt zu haben. Ja, dann nicht sie weg hier. Aber das okay, ist da meine Chance. Haben wir irgendeine Chance gegen den? Jetzt, wo wir hier wenn sind. Wenn wir jetzt gut anstellen, ja. Jetzt, wo wir hier sind, können wir doch genauso gut. Ich meine, ja. Lucian, was sagt ihr dazu? Also, ich bin immer für einen Kampf bereit, aber denkt an die armen Pantomimen für den Fall, dass wir es vielleicht doch nicht schaffen sollten. Finnen, was sagt ihr dazu? Du sagst es einfach in die Luft. Nun, unser Schiff scheint weitaus unflexibler zu sein als deren Schiff. Jetzt beidrehen und fliehen. Wie sind die Windverhältnisse? Ihr seid die letzte Zeit gegen den Wind gesegelt. Also wenn wir jetzt umdrehen würden und fliehen, wären wir auf jeden Fall schnell weg. Aber wir müssen uns Badia, was sagt ihr dazu? Ich antworte telepathisch und sage, ich möchte um alles in der Welt meine Mannschaft schützen. Meine Pantomime. Das sehe ich immer noch als Schummel. Also gut, wir entscheiden uns. Weg. Weg. Tut mir leid, Pimlan. Aber wir werden irgendwann nochmal zurückkommen, ohne Unschuldige, die im Falle eines Versagens ihr Leben uns lassen müssen. Du bist nicht extra hierher gesegelt, oder? Das Nein. Gut. Aber jetzt, wo wir hier sind... Wir haben zu wichtige Dinge zu tun. Stell dir vor, wir verlieren jetzt das Zepter. Wir können es nicht mehr nach Schneeflock bringen. Plunsch. Welches Zepter? You're tearing me apart! Lisa! Wie weit war das Schiff jetzt noch weg? 2 Seemeilen. Und es scheint nicht direkt auf uns Kurs zu nehmen. Das fährt ungefähr in dieselbe Richtung wie wir. Das heißt... haben die irgendwelche Beleuchtung hier gerade an? Nope. Gut. Also auch keine Positionslichter oder sowas. Unser Kurs wird gerade schon geändert Richtung Süden, oder? Ja, zack, zack, Richtung Süden und ich gehe zu dem Navigationspantomim. Mhm. So, jetzt mach mal richtig hier. Mach du das. So, 6 Hand, Sterne gucken, Nimmt er den richtigen Sextanten oder den Pantomim-Sextanten? Er nimmt den Pantomim-Sextanten. Okay. Du siehst aber einen sehr ausdrucksstarken Gesichtsausdruck und der Fakt, dass er anstatt einer Träne oder einem Herzen einen Stern hier drunter hat, erfüllt dich mit Zuversicht. Mhm. Und ich meine, es gibt zwei mögliche Wege. Es gibt einmal nach Süden und es gibt einmal nach Norden. Und ihr segelt von Norden weg, das heißt nach Süden. Und du traust ihm zu, dass er in der Lage ist, den Kurs zu halten. Gut. Weil ihr immer noch die Küste zu eurer Linken habt. Okay, wenn wir vorher gegen den Wind gekreuzt sind, müssten wir jetzt ordentlich schnell sein. Seid ihr. Ich. Und das fährt in was für eine Richtung fährt das andere Schiff? Das andere Schiff fährt langsam, aber sicher auch in eure Richtung, also Richtung Süden. Sehr, aber langsam jetzt sich die Segel ballen. Ihr merkt, wie praktisch die ganze Energie, die vorher dabei war, gegen euch zu arbeiten, nun von hinten in euch reindrückt, ihr langsam aber sicher fortgeschoben werdet und das andere Schiff jetzt ein bisschen nach rechts beidreht, die Insel weiter parallel zu befahren und jetzt wieder in diesem grünlich wabernden Nebel zu verschwinden. Tut mir leid, aber gut, weiter nach Süden. Okay. Rutscht irgendjemand auf den Kugellagern aus? Wo wir schon alle auf Deck sind. Scheiße, ich bin da ja auch lang gelaufen, ne? Ja, gib mir den Decksafe. Du, da hast du ja eh schon geredet. Also ich meine, alle Leute, die dieses Zimmer verlassen haben, sind da gelaufen. 25. Mehrere Pantomimen humpeln. Laira würfelt eine 22. Ich meine, dass die Kugellager einen eigenen DC haben. Was war das Decks? Ja, das weiß ich nicht. Deshalb, wenn, dann sollte er Richtung 13 gehen. Eben, deshalb würde ich mal sagen, dass das stimmt. Bobby ist einfach zu schwer, um zu fallen dadurch. Mhm. So Bobby tritt da drauf, guckt sich an, hat einfach mehrere von diesen Kugeln in der Pfote und nimmt das als Wink des Schicksals, einfach zur Seite wegzufallen und zu schlafen. mehrere Pantomimen hinken. Du hörst ab und zu so, wenn einer anfängt und sich der Rest erschreckt. Dass jemand geredet hat und sie dann reden und sich wieder. Es ist furchtbar. Das ist mir ihr. Ach, du gibst mir bitte einen Dex. Ich habe eine 6, aber ich nutze meine 11 und bin damit bei einer 13. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich nachgucken. Das Kugellager. Du hast dein Pre-Record. Oh, um nicht auszurutschen. Ob es ein. Quasi, ob du die gesehen hast oder genau. Nicht. Genau. Gucken, was Kugellager für ein DC haben. Ja, ja, es gibt's halt für, ja, Ballbearings. DC 10 Dexterity Saving Throw. Ja. Das heißt, du kriegst plötzlich einen merkwürdigen Blitz ins Gehirn, als du Bilder siehst von kleinen, stählernen Bällen. Mehrere Pantomime, die sich die Knie halten, die Ellenbogen humpeln. Unheil. Und du öffnest die Tür und du siehst mehrere Kugeln da liegen und vorsichtig taperst du darum herum. Und ja, das ist deine Elf, siehst dahin. Und ich möchte ihm telepathisch ein Ha-ha-ha-ha-ha geben. Du hast ein Ha-ha-ha-ha-ha in deinem Hinterkopf. So, wollt ihr es wirklich wissen? Zwingt mich nicht, euch es wirklich wissen zu lassen. Mittlerweile schließt sich jetzt die Nebelwand und ihr merkt, dass ihr in der Nähe von Gulhaven seid. Ihr seid in die ewige Nebelglocke, die diese Stadt umgibt, eingetaucht. Und ihr seht jetzt im Südwesten eines der Leuchttürme von Gulhaven, beziehungsweise den, der auf halbem Wege ist. Und scheint die erste Markierung erreicht zu haben. Ganz, ganz, ganz in der Ferne seht ihr ein weiteres fahles Licht, das der eigentliche Leuchtturm von Gulhaven ist. Und ja. Ich habe mir die Position von Jokbohol auf meiner Karte eingetragen. Ja. Brauchst du irgendeinen Check dafür? Bevor wir beim nächsten Mal Richtung Landesinnere fahren. Je nachdem, was du für eine Zahl hast, machst du ein anderes Symbol. Ich bin ganz sicher, das ist. Aber das ist die Küste. Wir mal schieben. Das ist alles eine Illusion. Ich fange an, periodisch. Immer wenn der Leuchtturm in unsere Richtung scheint. Es ist kein Strahl, es ist einfach praktisch eine Flamme, an der man sich orientieren kann. Ich fange einfach periodisch an, irgendwelchen Leuten Leid ins Gesicht zu kosten. Okay. Ich würde gerne wieder in meinen Waggon zurückkehren. Und wenn es die Zeit erlaubt, zu shortresten und dann die Precognition zu wiederholen. Tu das und tu das. Und ja, es ist jetzt nachts. Eine 3. Ungefähr 22 Uhr. Und wer von euch hat noch Pläne? Wer von euch hegt irgendwelche finsteren Machenschaften und wer von euch will schlafen? Ich werde mich wieder aufs Krähennest zurückziehen, mhm, mit einer Schüssel von dem Gekochten, mhm, und weiter Ausschau, oh, oh, halten, falls uns irgendwas entgegenkommt oder irgendwas. Gib mir einen Constitution Saving Throw, als du den ersten Löffel tief in das Essen von Lucian reinpackst. Jesus Christ, eine 11. Ein gellendes oh! Und ich lasse die Schüssel fallen. Füllt euch und Laira. Kannst doch nicht die Schüssel fallen lassen. Du erst auf dem Krähennest. Laira, bist du auch auf dem Krähennest? Nein. Eben. Du kannst doch nicht die Schüssel fallen lassen. Laira geht einen Schritt zur Seite und ein Regen aus Chili und Holzschüsseln prasselt auf sie hernieder. Chili, beziehungsweise dahin, wo sie gerade noch stand. Und ja, ihr hört Fimlas Schrei. Dieses Jonglieren hat mit, ne? Wir sind hier auch auf einem Pantomimenschiff. Da gibt es doch bestimmt irgendwo Bälle oder sowas. Nein. Jonglage Bälle! Also echte Bälle oder unsichtbare Bälle? Ach du Scheiße. Echte Bälle. Okay, du findest tatsächlich ein paar schwarz-weiß karierte Bälle. Drei an der Zahl. Oh shit. Ja, dann übe ich das mal, was? Gib mir ein Set of Handshake. 18. Ja. Nee, 19 sogar. Hey. Und du siehst aus dem Augenwinkel Sham, wie er unter eine Planke greift und anfängt zögerlich zu jonglieren und immer sicherer wird darin. Und du wieder von diesem merkwürdig befriedigenden und merkwürdig dunklen Gefühl eingeholt wirst, dass ein weiterer deiner Prophezeiung eingetroffen ist und du wieder diese Angst verspürst, was passiert, wenn du eines Tages eine Prophezeiung hast, von der du weißt, dass sie eintreten wird und die nicht so angenehm ist, wie Sham zu sehen, wie er jongliert. Ich möchte, während Sham jongliert, möchte ich so einen Ball einfach aus der Luft pieksen. Du bist mittlerweile nicht mehr unsichtbar. Nee, das geht eine Stunde! Ja, und es ist mittlerweile anderthalb Stunden vergangen. Okay, dann mach ich das nicht. Oh, schade. Dann mach ich dann... Ihr seht einen kleinen Halbling, der sich immer noch für unsichtbar hält. Und einen der Bälle aus der Luft fliegt. Ich will das verhindern und ihm stattdessen den Ball in die Fresse schmeißen. Tu das. Gib mir einen Ranged-Angriff. Achso. Ohne Proficiency. Ohne Proficiency eine 17. Was hast du für ein AC? 16. Okay. Gib mir einen Schaden. Du kriegst einen Schaden, als einer der Bälle. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Aha! Als er sich umdreht und es dir gegen die Nase wirft. Als du gerade dabei bist, sich an und du merkst und du an dir runterguckst, oh, verdammt, du bist wieder sichtbar. Gut, dass ich noch angezogen war. Gut, dass du noch angezogen warst. Gut, dass du wieder das angezogen warst. Das sage ich dir. Wahrscheinlich in jeder Ecke auf dem Schiff masturbiert. Leute. Oh. Das ganze Schiff gepimmelt. Man so schön sagen. Einfach so im Crabwalk rübergelaufen. Schleift so hinterher. Oh, okay. Okay, hey. Ihr habt es nicht gemerkt, aber ich hab jetzt gehe ich schlafen. Ich habe alle eure Schuhe geteabaggt. Ja. Er hat mir in den Stiefel gekackt. Du nimmst deine Schlafmatte aus deinem Rucksack und legst dich hin und schläfst. Und, will jemand noch irgendwas erledigen? Ist der Stern noch da? Der Stern ist noch da. Ich werde ihn mal ein bisschen beobachten. Okay. Guck, ob er mir irgendwas offenbart. Er gleißt und leuchtet und so. Gehen die Türen auf diesem Schiff nach innen? Es gibt auf diesem Schiff keine Türen. Okay. Vorhin hast du was anderes. Nein, ich habe... Türen. Ja, so. Danke. Okay. Ich gehe vor das Zimmer, in dem Laira schläft. Mhm. Das Zimmer, in dem sie schläft. Ihr schlaft alle in einem großen Raum. Und sie schläft, außer sie schläft in ihrem kleinen Zigeunerwagen. Sinti- und Roma-Wagen. Spann ein Stolperseil davor. Die Sache ist doch nicht vorbei. Es muss einen Gewinner geben. Du verbringst ungefähr 10 Minuten damit. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Hör ich das? Nein. No. Tatsächlich nicht. Das aber war das Einzige. Falls ich das mitkriege, würde ich ihm gerne Tipps geben, wie man das unauffälliger macht. Dann, wenn du es versteckst. Kannst du Lieras Hände zusammenbinden oder irgendwie sowas? Also bindest du es vor dem Raum zusammen, wo ihr alle schlaft, wo Laira auch schläft, oder da vor ihrem Wagen? Vor ihrem Wagen. Okay, gut. Die Hände zusammenbinden. Was soll das bringen? Damit sie noch sicherer auf die... Ja, das bringt ja, sie wird aufstehen. Und das fang ich gleich. Was sollen wir tun? Es gibt ja diese Legende mit der Hand und dem warmen Wasser. Okay. gefällt mir schon. Dann bin ich, ziehe zusammen ein Bottich Wasser aus dem Meer und ich mache ihn warm. Ja, lass mich, aber lass uns das lieber bei Richard machen, ich glaube, das ist lustig. Na, ich finde es schon witziger. Na gut. Und zusammen wie zwei unheilvolle Geister, die dieses Schiff heimsuchen. Tretet ihr in den großen Schlafsaal, ein Pantomime. Dreht seine imaginäre Decke zur Seite, kuschelt sich auf sein imaginäres Kissen, nimmt sein imaginäres Stofftier, schläft weiter. Als du die schlafende Laira in der Ferne siehst und auf sie zu stealthst. 28. Ja, sie nicht bemerkt, als du leisen Fußes tap, tap, tap, tap, tap, dich in ihre Richtung bewegst. Ein Slider Fancheck. 18. Auch sie das nicht bemerkt, obwohl, nein, das sind wartisch, weil sie pennt. Ja. Das ist eine 3 und eine 4, es soll nicht sein. Okay. Und ja, das gibt einen Constitution Saving Throw mit Disadvantage. Ups. Oh, das sieht nicht gut aus. Also ihr habt plus 3, das weiß ich. Ja, das sieht trotzdem nicht gut aus. Gut. Dann lege ich mich schlafen. Was war jetzt, also V ist Verbal und S ist Somatic. Also Hände. Eine Geste. Ja. Okay. Okay. Die Nacht vergeht größtenteils ruhig, bis du ungefähr um 4 Uhr morgens von Laira rein. I. Und dann sie Richard wachschüttelt. Ja. Und er trockene Kleidung aus seinem Rucksack holt und sie hinter einer Ecke verschwindet. Ich drehe mich so um. Du hast verloren. Und reingefallen. Ich möchte bitte. Bin ich auch schon wach jetzt? Dadurch, dass hier gesprochen wurde? Also, Finnen. Eigentlich haben euch das mitbekommen durch meine massive Perception von 23. Ich wollte gerade sagen, so, und das war einfach nur ein humoristisches Addendum zu dem Ganzen. Deshalb würde ich tatsächlich sagen, dass du nicht aufgewacht bist. Ja, eigentlich wollte ich was machen, noch bevor ich schlafen gegangen bin, aber das ist okay. Dann bist du wach geblieben einfach bis dahin? Ja. Dann bist du wach. Ich bleib noch ein bisschen sitzen und warte, bis die anderen auch wieder eingeschlafen sind. Okay. Weißt du, was EXP auch heißen kann? Na. Exhaustion Point. Aber wir schlafen ja gleich wieder ein, oder? Weiß ich nicht. Also die Nacht bis durchwachst, bis die anderen beiden einpennen. Es ist jetzt ungefähr zum 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens. Okay. Ist das Laira Malheur passiert. Also, und so spät ist es. Ja. Ach so, ja. So gemein, ey. Nee, oh. Dann geh ich schlafen. Fimmler darauf wartet, dass... Ich warte aufs Frühstück. Finnen darauf passiert, dass das war passiert. Darauf wartet, dass das passiert. Jesus Christus. Richard ist der Letzte. Und Richard kommt drauf an, ob sie schläft. Aber ich möchte wohlgeruht als Erster aufwachen. Okay. Sag ich so. Als ein Pantomime einen imaginären Gong schlägt, durch den Kopf kratzt, jeden Morgen das gleiche Dilemma gestellt wird und anfängt nacheinander, einen nach dem anderen wach zu ticken. Und du als ungefähr Vierter an die Reihe kommst, vor allen anderen, aber ein paar Pantomimen sind schon wach. Reiben sich den Schlaf aus den Augen. Ist irgendjemand über das Seil gestolpert? Das Seil ist ja ist vor ihrem Wagen. Ach ja. Ich gehe zur Tür, begebe mich raus an die Reling und drehe mich aber im Rahmen noch einmal um und caste Prestidigitation einmal auf Shem und einmal auf Talir. Und zwar möchte ich einen unschönen Geruch unter deren Nase zaubern. Kannst dir einen aussuchen. Also ich dachte, ich mach's einfach. Okay, ja, dann, sobald du es bei einem machst, hört es beim anderen auf. Ah, okay. Ja, dann caste ich es bei Shem. Okay. Möchtest du diesen Geruch genauer beschreiben? Das ist ja eh schon explicit. Es darf sehr exkrementös riechen. Okay. Gib mir einen Constitution Saving Throw, als du aufwachst. Und dann gehe ich aber raus und bin weg. 17. Okay. Verdammt. Finnen. Ja. Weißt du, es sind so die Punkte, die wir überspringen, aber wenn ihr rastet so, einer gräbt die Latrine und das ist so der Geruch. Das ist der Geruch von Finnen. Das ist der Geruch von, das ist der Geruch von Finnen. Eines stolzen Geruchs. Wenn du so früh morgens die Schaufel nimmst, um nochmal aufzustehen, und dann ist so, oh verdammt, da kann er nicht zuschaufeln. Vor mir wieder auf der Latrine. Ja, genau. Und ja. Weißt du, es sind Wildtiere gestorben. Du erwachst irgendwann morgens von selber, machst die Tür auf, trittst nach draußen. Kurze Frage zu der Tür. Ja. Es ist ja ein Wagen. Ja. Und so wie ich Wagen kenne, gehen Türen nach außen auf. Ich würde sagen, dass er sich dessen bewusst ist, genau. Und wie die Türensituation an diesem Ort ist. Und dass er in einem angemessenen Abstand von der kleinen Sinti- und Roma-Treppe das Ding angebracht hat. Okay. Also gib mir bitte einen Dexterity Save Throw. Also guter Dinge aus dem Wagen trittst. Niemand hat dich geweckt, niemand wagt es, deinen Wagen zu betreten, weil warum auch? Das ist eine 15. Okay, du guter Dinge öffnest, einen Schritt nach vorne machst, noch einen Schritt nach vorne, Paul. Ein dünnes Seil siehst, das gespannt ist. Aber ha, die Jungs und einen Schritt darüber machst. Moment, sagt sie das? In ihrem Kopf. Und da möchte ich jetzt entfernen, bitte. Obwohl? Ich möchte es nicht entfernen. Ein Paralleluniversum entsteht. Ja. Und ja, in der Ferne seht ihr jetzt die Skyline von Gulhaven. Exakt. Ihr seht einen Leuchtturm, der von den beiden Priestern, einmal der des Eppvaters und der Flugmutter betrieben wird, die dich aus dem Ozean gefischt haben. Und eine fahle Flamme in die Bucht hinaus sendet. Ihr seht ein paar Schiffe, alle relativ dreckig und heruntergekommen. Ihr seht eins der Schiffe, das ihr schon in Yalras gesehen habt. Scheint, als hätten sie einfach den nächstbesten Hafen angelaufen. Ihr seht die krummen Hütten aus krummen Holzstücken und Metallresten zusammengehämmert. Ihr seht das einzig etwas größere Gebäude in Gulhaven, nämlich das Rathaus, das auch relativ nahe dem Hafen ist. Und ansonsten, ja, die deprimierende Nebelwolke von Gulhaven liegt immer noch darüber. Ihr hört Geräusche, ihr hört Marktschreier und ihr hört das ein oder andere bluterfüllte Gurgeln, wenn jemand im Hinterrücks die Kehle durchgeschnitten wird. Ja, gute Geräusche der Heimat. Genau. Ja, es ist schön, zu Hause zu sein. Sie haben uns auch Lebensmittelvorräte mitgegeben, ja? In Yalras? Nee, er sagte 200 Gold, aber ich habe das so verstanden, dass er sagte... Ja. Der dem auch zugestimmt hat. Ja. Tatsächlich eher nicht. Oh. Okay. Also es kam im Gespräch nicht mehr wirklich zu tragen, aber es wäre eher in die Richtung gegangen, dass Yalras tatsächlich die Lebensmittel braucht, die es hat, weil hoher Norden nicht viel wegzugeben, kein Handel in den letzten Tagen. Und dann geben wir halt ein bisschen was dafür aus. Genau. Ja, ich würde sagen, wir haben noch keinen Gewinner. Wir gehen einfach mal vom Bord. Dann wissen wir auch, ob wir einen Gewinner haben. Dann müssen wir das Preisgeld eben zwischen den letzten Verbleibenden aufteilen. Richard wacht auf, reibt sich den Schlaf aus den Augen. Oh Gott, er ist auch schon Pantomime geworden. Und schnürt seinen Rucksack und ja, ihr seid bereit von Bord zu gehen. Ein paar Pantomimen winken euch hinterher, ein paar sind ein bisschen überdramatisch und weinen euch hinterher. Der Großteil ist froh, dass diese Geräuschbelästigung, die letzten Tage auf ihrem Schiff geherrscht hat, endlich weg ist. Und ja, so tretet ihr ein Schritt und in den ersten Haufen Kacke. Und ihr wisst, ihr seid angekommen in Gulhaven. Ich habe ja die ganze Nacht auf dem Krähennest verbracht. Ja. Exhaustion Point? Hast du geschlafen oder hast du gewacht? Dann kriegst du einen Exhaustion Point. Nice, endlich mal einer. Also, das ist ja schon immer gewöhnt. Disadvantage auf alle Ability Checks am folgenden Tag, bis du eine Long Rest antrittst. Ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen Vorräte einkaufen und eine Kutsche oder sowas besorgen. Und dann lass uns so schnell wie möglich aufbrechen. Ganz ehrlich, mich hält hier nicht viel. Wollt ihr noch irgendwas erledigen? Nicht in dieser Stadt. Nee, ne? Wie weit ist es zum Leuchtturm? 10 Minuten Fußweg. Was ist eigentlich mit Salazar? Sollten wir dem eigentlich noch irgendwas mitbringen oder so? Nee, ne? Schuldet ihr uns noch was? Schulden wir dem noch was? Nicht, dass ich wüsste. Du warst noch nicht dabei, leider. Skoda hat ihm sicher was geschuldet. Also, stimmt, also Skoda hat ihm Geld geschuldet. Du schuldest ihm auch noch was. Von vorher. Ach, 15 Gold. Genau, und Skoda hat ihm was geschuldet, aber Skoda ist halt tot. Sowas. Ja, weißt du was? Dann mach ich das. Ich geh, der ist ja auch in der Nähe vom Hafen, soweit ich das mich erinnere. Ist nicht, er ist am Marktplatz, sein ja, Geschäft, stimmt. Aber das sind 5 Minuten vom Hafen entfernt. Alles klar. Okay. Ich gehe nochmal zu unserem Hexenfreund. Du bist in Gullhaven, du hast Aufenthaltsverbot in Gullhaven. Du wurdest unsanft der Stadt verwiesen. Ich ziehe mich ein bisschen vermummter an. Okay. Ach nee, das ist Disguise Self, heißt der Zauber, nicht ja. Disguise Other auch. People. Ja. Ich will hinterher gehen und einfach sagen, oh Finnen, was ist denn los mit euch? So zieht ihr euch doch sonst nicht an. Ich bleib stehen. Steht er neben mir jetzt? Oder? Ja. Ich greife ein bisschen, ich versuche ihn so ein bisschen am Schlawittchen zu packen, runterzuziehen. Und sag ihm, dass auf dem Schiff war alles schön und gut. Aber das willst du nicht hier. Das ist eine ernsthafte Frage. Wir haben gegen Riesen zusammengekämpft. Wir haben gegen irgendwelche furchterregenden, vergammelten Kreaturen gekämpft. Aber du willst nicht gegen eine ganze Stadt kämpfen. Wie gesagt, das war eine ernsthafte Frage. Warum zieht ihr euch so an, wenn wir in diese Stadt kommen? Ah, das war eine ernste Frage. Verzeiht. Lange Geschichte endet im Exil. Hier. Aufenthaltsverbot. Ich. Ich habe Männer gesehen, die Dinge getan haben in dieser Stadt, die so unaussprechlich sind, dass ich sie tatsächlich nicht aussprechen kann. Und die sind nicht dieser Stadt verbannt worden. Lasst es mich so sagen. Ich bin immer noch sehr geflüstert. In meiner aktiven Zeit hier in Gullhaven habe ich durchaus auf beide Seiten der Münzen gesehen und mich auch auf beiden Seiten der Münze bedient. Ihr meint das Unrecht und das Unrecht? Ja, so könnte man es sagen. Nun, wenn ihr Angst habt, können wir euch in Richards Rucksack stecken. Nein, so viel Manns genug bin ich noch. Sag mal, Fimbler, ich wollte unseren alten Freund Salazar besuchen. Willst du mitkommen? Dein bester Kumpel, du weißt schon. Ja, danke. Ich werde alten Freunden einen Besuch abstatten. Mhm. Und ich mache mich auf den Weg zum Leuchtturm, zu Vater und Blutmutter. Dann mach das doch zuerst, weil es tut mir wahnsinnig leid, aber... Es muss die Grippe sein. Du, als du mit breit stolz geschwellter Paladinbrust und einer glänzenden Rüstung durch Gullhaven schreitest, kommt ein Kind auf dich zu und guckt dich an. Ihr seht aber groß und stark aus. Klar, das bin ich. Könnt ihr mir beweisen, wie groß und stark ihr seid? Was soll ich denn für euch tun, kleines Mädchen? Das ist ein Mädchen. Ich bin ein Junge! Ich gebe dir Tipp, jede Antwort wäre falsch gewesen. Ich weiß. Ich habe meinen Papa und meine Mama verloren. In dieser dunklen Gasse da vorne. Helft ihr mir, sie zu suchen? Inside. Gib mir einen Inside-Check. Das ist Gullhaven, sorry. Ich gehe ein Stück auf Lucia zu. Tu es nicht! Verpiss dich, du dreckige kleine Missgeburt! 17. Was ist dein AC? 17. Okay, ein Messer bohrt sich in dein Schild. Das Mädchen guckt dich an und rennt weg. Das war mir schon klar, Talia. Ja, so hat Talia dich dafür bewahrt, dem klassischen Gullhavener Händeschütteln zu erliegen, als sie in einer dunklen Gasse verschwindet, sich ein bisschen umguckt und als du daran vorbeigehst, dich umdrehst und es wieder aus der Gasse raustritt und an den nächsten Fremden angeht. Ihr seht so groß und stark aus. Und naja. Ich suche mir das war übrigens ein Junge. Ich suche mir die erste Gestalt, die irgendwie fadenscheinig aussieht. Du musst nicht mal hingucken. Wow. Aber immer noch sehr vermummt. Mhm. Frage ich ihn, was in den letzten Wochen in den Gassen dieser Stadt so passiert ist. Okay. Wie lange habt ihr Zeit? Gib mir das Wichtigste. Finnen? Finnen Hildoppel? Wenn du diesen Namen noch etwas lauter aussprichst, wird dein Gurgeln das letzte sein, was deine Kehle verlässt. Er lacht gurgelnd. Was ist passiert? Trefft mich heute Abend in der Natterngrube. Es gibt einiges, was ich euch erzählen muss. Bestimmt ein bisschen was euch interessiert. Mhm. Ansonsten, Das Übliche. Mit ein bisschen was extra, aber das kann ich nicht so laut sagen. Mhm. Flüstert er leise. Kann ich an seiner Stimme erkennen, ob er plottet gegen mich? Gib mir einen Inside-Check. Ich glaube, der brennt. Ich glaube auch. Jetzt nicht mehr. Du aber brennst, ey. Du brennst, ey. Du brennst. Oh, burn. Also burn. Eine 12. Es ist Coolhaven. Jeder plottet gegen jeden. Du bist dir relativ sicher, dass er nicht vorhat, dir die Kehle durchzuschneiden mit dem, was er gerade gesagt hat. Aber who knows. Allerdings kennst du die Natterngrube. Du weißt, die Natterngrube ist die örtliche Diebesgilde. Und, ja. Ich verstehe. Also nicht, dass es eine Diebesgilde gibt. Für Gilden braucht man Organisation und das gibt es in Gullhafen nicht so wirklich. Es ist eine Untergrund. Aber es ist eine... Die Szene. Es ist die Szene. Es ist die Szene. Es ist die Szene. Ja. Heute Abend in der Natterngrube. Naja. Mhm. Ansonsten, euer Name ist hier nicht gern gehört, nicht wahr? Absolut. Wenn ich ihn laut schreien würde. Dann wärst du noch in der ersten Silbe tot, mein Freund. Aber diese Wache und er zeigt auf eine letzte Wache, die gerade dabei beschäftigt ist, so ein bisschen der Inhalt ihrer eigenen Nase. Diese Wache vielleicht nicht. Aber zumindest zwei von ihnen werden auf euch aufmerksam. Es gibt natürlich ein, zwei Silberstücke, die mich dazu bewegen könnten, euren Namen nicht laut auszuschreien. Okay. Der hält dir eine schmutzige Hand hin. Gullhafen. Classic. Und dann gebe ich ihm das bisschen Silber. Ja, der nimmt es und rennt auch in die nächste schattige Gasse, die, wie wir alle wissen, in Gullhafen nicht besonders weit entfernt ist. Egal, wo man ist. Wir hatten das auch. Der hat mehr schattige Gassen als Venedig. Genau. Ja, du gehst den ausgetretenen Pfad aus dem Stadtzentrum, aus dem Hafenzentrum, gehst du zu der Steilklippe, auf dem ein aus Treibholz und Stein zusammengezimmerter, bisschen krummer Leuchtturm ist, wo sich zwei Individuen befinden, die keinen Namen haben, ihn dir nie genannt haben und in Gullhafen einfach nur als die beiden merkwürdigen Priester bezeichnet werden. Der eine ist ein Kuotor, ein Fischmensch. Er sieht tatsächlich einfach aus, als hättest du die obere Hälfte eines Fisches und die untere Hälfte eines Mannes genommen und sie verschmolzen und unter seinen schmierigen, fischgeruchgetränkten Roben ahnst du, dass das Unheil noch viel deutlicher ist, als ihm ins Gesicht geschrieben. Und seinem umgekehrten Fischmund, seinen großen Glubschaugen und den tiefen Kiemen, und er spricht deine Sprache nicht, scheint sich nur durch ein dumpfes Blubbern verständigen zu können. Sein bester Freund, man nennt ihn nur der Triefer, ein Zwerg, immer ein bisschen salzgetränkter Bart, lange Haare. Er ist der Priester des Eppvaters, während der Fischmensch der Priester der Flutmutter ist. Und die beiden haben dich auf ihrem kleinen Ruderboot, mit dem sie ab und zu die Bucht durchkämmen und nach halblebendigen Möwen, Seehunden und vielleicht auch über Bord geworfenen Elfenpiraten Ausschau halten, an Bord gezogen. Das erste, was du gesehen hast, war im Licht einer tranigen Funzel das Gesicht des Fischmenschen, der dich angeblubbert hat. Und tranigen Sud aus seinen tief hängenden Mundwinkeln auf dich raufgetropft sind. Und sie haben dich aufgepäppelt, wie ein Laichbruder. Und ja, du hast sie nicht mehr gesehen, seit sie gesagt haben, irgendwann beziehungsweise der Wind dreht sich, du musst gehen. Und sie haben die Tür von den Hacken zugeschlagen, praktisch. Und ja, du wurdest nach Gullhafen entlassen. Zwar kurz vor deiner ersten Schlägerei in Gullhafen. Ja. Und ein bisschen länger vor deiner zweiten. Und zwei Stunden vor deiner dritten. Egal. Ja, und so klopfst du, nimmst du den Klopfer und er fällt ab und du klopfst und die Tür geht kaputt und ich trete einfach ein. Und vor dir steht jetzt der Fischmensch und guckt dir und nimmt dich in eine fischige Umarmung und reibt sich an dir und öliger Sud tropft an deinen nackten Brustmuskeln runter. Das ist schön, zu Hause zu sein. Ja, ich bin gerade zufällig in der Stadt und da wollte ich es mir nicht nehmen lassen, bei euch vorbeizuschauen. Ja. ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich euch sehr dankbar bin, dass ihr mich damals aufgenommen habt und ja, wieder unter die Lebenden gebracht habt. Ich bin jetzt ein rechtschaffender Mensch geworden und tue Gutes. Ist doch. Warte. Richtig aus. Ist aus. Mensch geworden. Ja, ich bin ein richtiger Mensch geworden. Und tue Gutes und auf meinen Streifzügen mit meinen Freunden habe ich einiges gewonnen und deswegen wollte ich euch das als Dank für die Zeit bei euch dalassen und reiche ihm einen Sack mit 100 Gold. Ihr werdet es sicher gut gebrauchen können. Auch wenn ich durch meine Zeit bei euch gelernt habe, dass Materielles nicht wichtig ist. Aber der sucht so ein bisschen in dem schäbigen Interieur des Leuchtturms herum und schüttelt einen, so eine kleine Krabbe fällt raus und weg und öffnet die Kiste und Seestern. Und ein Fisch klatscht dir fast gegen den Kopf und er greift rein und kommt zurück und kommt mit einer recht schönen Muschel zurück, die eine kleine Kette drum gebunden ist und vielen Wow. Vielen Dank. Der andere kann auch nicht reden. Der andere ist nicht da anscheinend. Scheiße. Ist dann Ebbe, der ist nicht da. Ne? Ich muss aufpassen auf die Ebbe. Bevor ich mich wieder auf den Weg zu meinen Freunden mache, ihr wisst nicht zufällig etwas über diese Insel Jokwohol? Nicht gut? Ich war da gestern fast. Böse Gestalten? Heute ist der die klettern können. Okay. Ja, danke für das Gespräch. sag doch eurem Freund, dass ich hier war und dass ich mich bedanke. Und wenn ihr jemals Hilfe braucht, lasst es mich wissen. Er nimmt dich in eine weitere tranig fischige Umarmung. Und das schon sehr cheesy war. Ja. Nimmt das Gold und legt es vorsichtig einfach auf einen klapprigen Tisch und setzt sich davor und starrt es einfach nur an. Er weiß nicht, was er damit machen soll. Dann gehe ich jetzt. Ist gut laufen, er lässt sich ausrauben. Okay. Und mache mich auf den Weg nach Gulhafen. Okay. Gehst zurück, gehst den Pfad runter an der Küste entlang. Jetzt wieder die Shantytown von Gulhafen um dich herum auftaucht und verscheuchst die kleinen Kinder, die ankommen und oh, du bist aber so stark und dich in dunkle Gassen locken wollen. Und ein kleines Kind kommt an und sagt, wenn du mir keine 2 Silberstücke gehst, gehe ich zur Wache und sag, du hast mich an meinem Nein-Nein-Platz angefasst. Könnte ich zu 5 Leute. Ich bin sehr überzeugend. Verpiss dich und ich fasse ihr so ins Gesicht und schiebe sie weg. Und rennt auch wieder weg und geht zum nächsten. Kann ich mit Fimler zusammentreffen? Klar, trefft euch irgendwo. Fängt gerade an, als er dieses Kind wegschiebt und ich sage, ach, Gulhafen. Du weißt nie, ob sie dich töten wollen oder sagen, du hast sie belästigt. Hast du es nicht auch vermisst? Prostitution und Diebestum in dieser Stadt ist ja nah beieinander. So, den Kettenvorhang. Übrigens, du sagst es schon. Ja. Kennst du die, das Bordell? Das alte? Ich kenne die meisten schäbigen. Die Laichgrube. Komm mit. Oder ich lade dich ein. Und der Sandgarten. Ich Ich kann mitkommen, aber ich, sehr, ich nehme ihn besonderer in den Arm und Geschmack, was mit. Frauen angeht. Ich, nur ganz besondere Frau, ich, also ich kenne mich mit sowas sehr gut aus und, deshalb, weiß ich genau, was mein Geschmack ist und, da werde ich bestimmt nicht fündig. Die haben wunderschöne Frauen. Ork, Halb-Orks. Ja, kleine Goblinoide. Ja, wir gehen dahin. Und machen da die Dinge, die man in einem Bordell tut. In deiner Zeit im Waisenheim hast du einige Geschichten über die Laichgrube gehört. Und es scheint vor allem ein Ort zu sein, der benutzt wird von jungen Männern, um Mutproben zu bestehen oder um Junggesellenabschiede zu verbringen. Die meisten Leute wissen tatsächlich nicht, dass sich Laichgrube nicht auf Fischeier, sondern tatsächlich auf Leichen bezieht. Das ist also kein Tippfehler. Außerdem gibt es natürlich noch den Samtgarten, der ein bisschen besser ist, aber... ja. Okay, weißt du was, Filmler, ich werde dich einladen, aber wir gehen in den Samtgarten, wie hört sich das an? Elfen, Frauen, Menschen, Frauen. Keine Elfen, im besten Fall Menschen, zumindest zur Hälfte. Im besten Fall. Nun ja, wenn du mir eine schöne Halborkin findest, dann komm ich gerne mit. Man sagt, ich habe eine sehr gute Wahrnehmung. Du! Nein. Schiebst so ein bisschen die rostigen, klingenden Ketten, die den Eingang zu Salazars Salabazar markieren. Der Salabazar. Zur Seite und gehst rein. Und du siehst den grünen Dragonborn, der mit seinem kleinen Okular jetzt gerade dabei ist, eine Münze anzugucken. Und er guckt hoch und... Fem? Fem? Das habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Ja. Was machst du denn hier? Dachte, du hast aus dieser Siechgrube die andere Leute dieses Satten herausgeschafft. Ich bin wieder hier, um meine Schulden zu begleichen. Und die von meinem Freund. Skoda? Skoda, ja, ja. Sein bester Freund. Netter Zeitgenosse. Hat er einen Sprachfehler. Ist er den losgeworden mittlerweile? Kann man so sagen. Das ist gut, das ist gut. Er ist tot. Das ist nicht gut. Hat er es aus Skolahafen rausgeschafft, bevor er gestorben ist? Ja. War er ein Freund von euch? Ja. Sollte mir das leid tun? Ja. Es tut mir leid. Er ist ein Dragonborn, ne? Er ist ein Dragonborn. Er ist ein Dragonborn. Ja, nach wie vor habe ich Schulden bei dir. Das ist wahr. Wenn ich das richtig berechnet habe, sind das 45 Gold. Das ist auch wahr. Dann gebe ich ihm 45 Gold. Das ist sehr nett von dir. Wie ist das? Du bist nicht mehr in der, beziehungsweise du warst nie in der Gilde, aber du hast ein bisschen mit denen zu tun gehabt. Bist du weiter an Arbeit interessiert? Oder bist du jetzt so, also du siehst gut aus, du siehst fast gesund aus. Was? Jedenfalls, bist du zu gut für die Arbeit hier geworden oder bist du ein bisschen was interessiert? Hat es hier in der Stadt, findet es hier in der Stadt statt? Vergiss es. Schade, es war ein Versuch wert. Der handelt mit magischen Sachen und so, ne? Auch ja. Pass auf. Ich suche Bücher über arkane Magie. Lässt sich auftreiben? Hast du nichts hier? Ich persönlich habe nichts hier, aber ich weiß, wo ein paar Gesellen aus der Natterngrube ihre Vorräte haben. Aha. Und ich schieb noch mal so 10 Gold hinterher. Eine Bedingung. Ihr bringt sie vorher einmal zu mir und ich darf sie sichten. Es ist einfach aus Interesse. Ich würde gerne wissen, was so im Umlauf ist, was die Bestände sind und womit ich konkurriere oder auch nicht konkurriere. Gut. Ich bringe sie vorbei unter einer anderen Bedingung. Brich frei. Der Teufel steckt im Detail. Du besorgst. Du, ich brauche ein Kutschgespann und ich brauche Lebensmittel. Hm. Warst du schon bei Kutschenkalle? Und Lebensmittel, Larry? Der ist tot. Die Lebensmittel müssen sauber sein. Nicht gestreckt und vor allen Dingen nicht... Wie sauber? Außerhalb von Gulhaven sauber. Ganz ein hoher Ansprüche, der feine Herr. Hör zu, ich... Ja. Ja, vielleicht bin ich jetzt ein feiner Herr. Wenn du mich ein feiner Herr... Ja. Eine kurze und Vorräte. Ja. Für wie viele Tage Vorräte? Ja. Was bekomme ich für 100 Gold? Mein Erstgeborenen? Der ist bestimmt nicht so lecker. Und nicht so viel wert. Und nicht existent. Aber davon abgesehen. Wen hast du dafür umgebracht? Nein, ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Mehrere Menschen. Und andere Wesen. Oger. Ein Halbelfen, glaube ich. Können wir auf jeden Fall ein paar Leute umbringen. Den haben wir nicht umgebracht. Heiliger Scheiße, Sam. Wo ist eigentlich der Shield gerade? Den hast du, ne? Ja. Der hat die Challenge gewonnen, der hat kein Wort gesagt. Ich sag dir was. Eingezahlt. Du sagst mir was. Das, was ich dir bisher gegeben habe? Die 10 Gold. Die 10 Gold? Mhm. Und die Sulden? Und das habe ich ihm auch schon gegeben? Mhm. Und du besorgst mir für 100 Gold Lebensmittel für heute. Du sorgst dafür, dass sie sauber sind. Und wenn ich was rausbekomme aus der Natterngrube, teilen wir das, was ich aus der Natterngrube heraus. Bist du behindert? Ich verkaufe doch keine Ware, die du aus der Natterngrube hast. Okay. Gut. Ich lass dir was zukommen, wo Ort und Zeit drauf sehen. Ort und Zeit wovon? Du weißt doch, wie das läuft. Der Ort, wo das ist und die Zeit, wo du am wenigsten Aufmerksamkeit erregen kannst. Um was? Für was? Naja, um in das Lager reinzukommen. Ja, gut. Wunderbar. Jetzt? Oder? Also lässt du es mir jetzt? Ich lasse es dir zukommen. Du wirst es in deinen Händen finden. Du kriegst es. Ja, gut. Dann machen wir das so. Ich glaube, sie beobachten meinen Laden. Kannst du nicht hier drin geben. Gut. Weil dann kommst du da raus und dann mocken sie dich ab und die finden den Zettel bei dir. Und dann mocken sie mich ab. Diese scheiß Diebesgilde. Sind das immer noch diese beiden Fettsäcke? Hm. Gut. Gut. Ja, dann suche ich die anderen. Kann ich, ich habe das vergessen, weil ich den Schild gerade eben vergessen habe. Kann ich gestern noch, also er hat ja diesen Stein drin, der Zauber. Du willst ein Spell in ihm speichern? Ja. Ja. Beacon of Hope. Okay. Kann er Concentration halten? Es wird, glaube ich, über deine Concentration gemacht, aber ich werde es herausfinden. Ja, du castest ihn durch den... Ja, ich speichere ihn ja quasi darin. Und ja, aber ich glaube, du castest ihn durch ihn. Ja. Aber let me... Also wäre es, glaube ich, deine Concentration auch. Take a look. Aber die Frage, genau, würde er Concentration halten? Aber das heißt, aber die Frage ist ja Concentration, weil dann, wenn er in derselben Runde wie ich casten würde, könnte ich auch nicht mehr casten. Dann ja, das ist es nicht. Das ist es nicht, aber die Frage ist, wenn du zum Beispiel... interessante Frage, wenn du einen Concentration-Spell noch einen zusätzlichen hast, würde das den Beacon of Hope... Nee. Weil ansonsten würde ich was anderes in ihn casten. Ich weiß auch nicht, ob nur der Halter des Medaillons das kann. Was anderes in ihn casten. Nein, das kann jeder. Das weiß ich. Ja. Sonst hätte der Typ ja auch diesen, was weiß ich, diese Breath Cone, Weapon. Cone of Cold hätte der casten müssen. Konnte der bestimmt nicht. Der war kein Alchemist oder was? No, he wasn't. Aber ich glaube, er braucht trotzdem dann von dem Halter des Medaillons den Befehl, dass er das macht. Also, nee, du kannst einen Trigger sagen, so. Und dann macht er das. Das ist alles kein Problem. Ah. Hier steht halt nicht genau drin. überlege ich mir noch, weil es passiert ja eh zwischen den Welten praktisch. Okay. Du gehst ja eh gerade in der Zeit zurück, um das zu tun, deshalb. Also solange es noch überlegt wird, ich würde, dass ich das gestern gemacht habe. Ja, eben deshalb. Dann würde ich erstmal einen Fireball reinpacken. Okay. Weil bei dem gibt es keine. Ja. Unter welcher Gelegenheit oder sagst du einfach auf mein Signal? Oder? Also du musst halt. Ich glaube, er muss doch. Der Träger von dem Amulett muss doch angeben, wann das. Ich habe mittlerweile absolut den Überblick verloren, wer von euch dieses verdammte Amulett trägt. Ich habe das Amulett. Dann Stores rein und. Ich will es, aber ich halte mich zurück und er hat es. Okay. Sehr schön. Ja, dann welche Parameter setzt du? Derjenige, der praktisch den Zauber reinspricht, sagt, unter welchen Umständen der Trigger dingsen soll. Okay, dann werde ich Folgendes sagen. Ich werde keine Spezifika sagen, in was für einer Kampfsituation, aber es darf keiner von uns in dem Radio stehen. Mhm. Und er soll es nach möglichst vielen von denen aussuchen. Und im besten Fall in derselben Runde, in der ich selbst einen Fireball caste. Aber das ist seiner Discretion überlassen. Das wäre ernst. Eid. Ich würde gerne noch. Weiß man, dass er okay. Und ich brauche Ausrüstung dafür. Wofür? Einzusteigen. Klettergeschenk. Hab ich. Oh. Okay. Brauchst du? Okay. Kriegst du? Leise und für alle, die Podcast zuhören. Und dann auch nochmal ich zu ihm so, okay. Stimmt. Witzig. Egal. Ich sag schuld. Guck sonst. Abonniert uns auf Twitch. Ich sage ihm auch nochmal, so, was haben wir jetzt eigentlich ausgemacht? Besorgst du mir die Lebensmittel und die Kutsche? Oder? Ich besorge dir die Lebensmittel und die Kutsche. Oh, wunderbar, okay. Ich lasse dir Ort und Zeit zukommen. Und ich will einfach sehen, was du denen abziehst. Ja. Und du kriegst von mir 10 Gold, wenn du ein Schriftstück da platzierst. Das heißt, ich krieg meine 10 Gold wieder zurück. Ein Schriftstück von dir? Du kriegst von mir 9 Gold. Ja gut, was soll denn draufstehen? Er gibt dir ein zusammengefaltetes Stück Papier. Dickpot. Ich hab auch ganz zig Sachen in meinem Kopf. Okay. Ein Schriftstück. Oh boy. Eins Schriftstück. Von der Beleidigkeit her. Und Climber's Kit kostet 25 Gold. Ja, ist okay. Kriegst einen Kletterharnisch, ein Seil, wo ein Enterhaken dran ist, ein paar Dinger, die du reinhauen kannst, und zum Beispiel verlassenen Pyramiden. Vielleicht, ich verstehe. Wo riesige Skelettschlangen in den Wänden sind. Weißt du sowas halt? Ja. Verstehe. Um sie anzulocken. Um sie anzulocken. Und deine ganze Party zu töten, was? Einzeltöter. Und einen kompletten One-Shot einen sehr unterhaltsamen One-Shot zu triggern, ehrlich gesagt. Schön. Gute Zeit. Eigentlich habe ich Krota ins Leben gerufen. Ja, du hast. Ja. Okay. Gut, wir schweifen ab. So hat er das gemacht. Ein Thema für ein Explore the Pack. Tatsächlich, ja. Auch eine meiner Lieblingssituationen. Sexuelle Belästigung in Rollenspielen. Eines Tyrannosauriers, muss man dazu sagen. Du bist ausgerüstet worden mit Klettergeschirr und ein Versprechen, einen Ort und eine Zeit. Zu erhalten, um ein bisschen Magie zu prokurieren. Du? Ich bin beim Zirkus geblieben und habe euch aber gesagt, dass ihr gerne zurückkommen könnt, sobald ihr mit euren Geschäften fertig seid. Ja gut, dann gehe ich wieder zurück zum Zirkus. Und würde auch sagen, dass Laira da bleibt angesichts dessen, was da so abgeht in Gulhaven. Okay. Und ich habe mir einen Knopf zugeknüpft. So ein Bustier oder so. Nach meinem kleinen Gespräch auf den unteren 5 cm und danach ist alles frei. Möchte ich mir nicht weiter in Gefahr begeben und gehe auch erstmal wieder zurück. Gut, das kommt die Bordell-Szene oder was? Ach, Jesus. Ach, kein Problem. Stealth, wolltest du? Ja. 27. Okay, du kennst die dunklen Ecken, du weißt, wer in ihnen lauert, also nimmst du die noch dunkleren Ecken. Und in denen ich laufe. Und schaffst es zum Schiff. Ihr beide seid auf dem Weg zum Bordell. Ja. Was machst du in der Zeit? Ich glaube, ich bin auf dem. Geh wieder zurück aufs Schiff, nachdem das Kind mich verarschen wollte. Ich übrigens auf dem Weg dahin versuche ich nochmal so. Also, ich werde nicht aktiv dem nachgehen, aber wenn mir so ein Thief scannt über den Weg läuft. Ein bisschen wie Graffiti. Es ja, ist ne? Literally überall. Versuche ich mal so ein bisschen. Wie Uringeruch in Paris. Oh! Gut, Entschuldigung an alle anderen. An alle unsere französischen Fans. um einfach nochmal, vielleicht kriege ich ja so ein bisschen Gossip mit, was gerade, wo die Grenzen gerade verlaufen, was es los scheint ist. Gerade eine Syphilis-Plage umzugehen. Hm. Der Walhai ist wieder in der Stadt. Ist das jemand, der Stimmen fälscht bei der Stadtwahl? Oder? Das ist Alias eines Untergrundchefs von Gulhafen, der sehr, sehr lange in Gefangenschaft war. Oh. Nicht in Gulhafen und jetzt anscheinend seinen Weg wieder zurückgefunden hat. Der Walhai. Der Walhai. Der Walhai. Willst du, dass ich es aufschreibe? Ich weiß nicht. Will ich das? Ich habe gerade, für alle Podcast-Leute, ich habe gerade den Stift sehr intensiv angeguckt. Hashtag Block Device. Und, ja. Ansonsten, Weiß ich, wer das ist? Der Walhai? Ja. Entschuldigung. 13 Meter. Du hast das gehört, was ich dir gesagt habe. Du weißt, er war ein sehr mächtiger Untergrundboss. Du weißt, er wurde gefangen genommen, er wurde gefasst, er wurde verschleppt und anscheinend ist er zurück in der Stadt. Aber das 13 Meter. Ja, tatsächlich würde ich mal so denken, könnte das so ein Turf War bedeuten, also dass er irgendeinen anderen Boss jetzt verdrängt oder ist das eher so. Also du weißt, dass Gulhafen weder aufgeteilt noch wirklich beherrscht wird, sondern es ist ein ewig währender Mahlstrom des Chaos, der sich irgendwie aufrechterhält. Allerdings könnte es bedeuten, dass wenn jetzt ein großer Fisch in einen großen Schwarm kleiner Fische kommt, dass was passiert. Ich verstehe. Und jetzt, wo du das liest und du dich so ein bisschen umguckst, merkst du, dass so eine... Du weißt, es ist Spannung in der Luft. Es ist immer Spannung in der Luft. Da, wo die kleinen Kinder Messer tragen, ist Spannung in der Luft. Mhm. Aber, Was? Berlin-Kreuzberg? Grüße genau, okay. Grüße an unsere Berliner Fans. Hier siehst du kleine Kinder mit Bart spielen. Nein, aber die Gestalten, du hast so ein paar... Wenn du länger in Gulhafen lebst, weißt du, was Trigger sind. Und du hast so ein paar Gestalten im Auge. Nein. Du hast so ein paar Gestalten im Auge, anhand dessen du lesen kannst, was vor sich geht. So, wenn dieser Fischer plötzlich frischen Fisch verkauft, irgendwas stimmt nicht. Wenn der Straßenfeger nicht an dieser Straßenecke ist, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und jetzt, wo du dich so ein bisschen umguckst, kriegst du so ein bisschen das Gefühl. So, an einer Straße wurde einfach immer gebaut. Und heute sind keine Bauarbeiter da. An einer Straße ist immer dieser eine Händler, heute sind da zwei und es ist der Typ, der Vasen verkauft und nicht mehr der Typ, der Gemüse verkauft. Hm. Die Stimmung der Stadt ist anders. Anders. Unangenehmer oder eher so ruhiger? Es ist nicht besser geworden. Ja. So. Okay. Nein, aber es hat sich was verändert. Es hat sich was verschoben. Und gerade dein Thief-Scant-Auge, was ja darauf geschult ist, Sinn hinter dem Sinn zu sehen, merkt irgendein Muster. Aber du bist, seit einer Stunde wieder hier. So. Ja, ja, alles cool. Gut, dann gehen wir mal zurück zum Schiff. Und ich gehe auch nochmal. Ist Finnen wieder da? Ja, Finnen ist wieder da. Sorry für die Kotnase. Da habe ich schon Schlimmeres von dir gerochen, ehrlich gesagt. Finnen, sag mal. Hast du Lust, mir nachher eventuell bei einem kleinen Einbruch behilflich zu sein? Witzig, dass du fragst. Aber erzähl erstmal, wo willst du einsteigen? Ich meine, ich habe in Gulhafen sowieso nichts mehr zu verlieren. Ehrlich gesagt, in die Nachtangruppe direkt. Weißt du, ich wollte dich tatsächlich fragen, ob du mich heute genau dahin begleiten willst. Wie günstig? Ich habe ein kleines Treffen arrangiert. Oh, Plot Convenience. ich habe ein kleines Treffen arrangieren können mit jemandem von unten, der mich so ein bisschen einweist, was in den letzten Wochen passiert ist. Ja, gut. Und ich dachte, das könnte vielleicht auch für euch nicht von Unvorteil sein, darüber Bescheid zu wissen. Mhm. Ja. Womöglich wisst ihr schon wieder mehr als ich, weil ihr könnt euch hier frei bewegen, aber... Also, weißt du, wer der Walhai ist? Weiß ich, wer der Walhai ist? Ja. war ein Untergrundboss hier, der gefangen genommen wurde und verschleppt wurde und jetzt wieder da ist. Ja. Der ist wieder da. Und ich frage mich auch gerade, ob irgendjemand den verschleppt hat, den wir kennen. Und ob wir dafür verantwortlich sind, dass er wieder hier ist. Verantwortlich, dass er wieder hier ist? Ja, er wurde verschleppt und ich habe auf jeden Fall von diesem Professor schon gehört, als ich noch hier war. Und diese ganze Sklavennummer da in... Es wäre auf jeden Fall mal interessant. Da bin ich ja gespannt, was dieses Gespräch ist. Es hat sich auf jeden Fall einiges verändert, seitdem wir beide hier waren. Ja, das habe ich auch festgestellt. Übrigens, ganz blöd, so, hat wahrscheinlich nichts verloren. Aber habe ich von ihm gehört, bevor ich wusste, bevor ich ihn getroffen habe? Gab es so einen Trickbetrüger? Langsam aber sicher baut sich vor deinem inneren Auge ein Bild zusammen. Und du hattest das Bild vor Augen von einem, ich würde es auf Englisch als Dashing Rogue bezeichnen, der durch den Untergrund von Gullhaven sich gebohrt hat und mit Trickbetrug und... Und Charme, ja. Und einfach viel silberzüngigem Verarschungen ein Loch sowohl in den Geldbeutel des kriminellen Unterbauchs dieser Stadt als auch der... Es gibt keine Adligen in Gullhaven, so, aber es gibt eine Art Geldadel. Und er hat sich mit sowohl der einen Seite verscherzt als auch mit der anderen. Es gab Gerüchte von seinem Tod und man hat immer mal wieder an irgendwelchen Straßenecken Pamphlete in die Hand gedrückt bekommen, wo gesagt wurde, er ist wieder da oder er ist tot oder er wurde gefunden oder seine Nase wurde irgendwo gefunden. Du bist die lachende Klinge? Und anscheinend hieß er die lachende Klinge. Der Mann, der von den Reichen nimmt und von den Armen nimmt. Verdammt! Ich habe mich dich irgendwie größer vorgestellt. Das wäre jetzt so einfach, oder? Ah, bist du nicht schön. Interessant. Das ist mein Humor. Ich meine, gerade du, der quasi die gleiche Statur hat wie ich, ist es nicht eigentlich umso schöner, als der Kleine, der im Vorteil zu sein? Aber ja. Ja, das finde ich interessant. Stimmt. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf heute Abend. Ich bekomme auch noch... ich habe erstmal Vorräte und was besorgt für Schneeflocke und ich bekomme noch einen Ort und eine Zeit mitgeteilt, wann wir uns da am besten hinbekommen. Mhm. Ja. Der Mann, der von den Reichen nimmt und von den Armen nimmt. Kein Wunder, dass du sie mit allen verscherzt hast. Okay. Daher die feinen Klamotten. Es war nicht immer leicht. Aber... Er hat immer gelacht. Stimmt, ich hatte immer Spaß. Die lachende Klinge. Und während ihr nun im Samtgarten angekommen seid und der Rest von euch sich zurück auf dem Schiff gefunden hat und heftig am Klingen wetzen und Pläne schmieden ist, beenden wir diese heutige merkwürdige, experimentelle, meiner Meinung nach unterhaltsame, stumme, zum Teil stumme Runde. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, du hättest gerne noch einen kleinen Bordellbesuch gehabt. Mhm. Aber ja, ich freue mich auf nächste Runde. Oh ja. Ich freue mich über jeden, der noch am Zugucken ist. Teilt uns eure Eindrücke und Impressionen, Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft im Chat mit. Und ja, ich habe Sachen, über die ich nachdenken muss. Und wir sehen uns nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle, Stapelfeld Rules. Ein Dab zum Abschied, Linus. Wir sind weg.